Guten Abend. Genau, Sonntagabend 18 Uhr, Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Tag der Heimat. Ja, natürlich. Also auch das bleibt nicht von Aiwanger verschont. Jetzt haben wir auf einmal den Tag der Heimat. Was soll das Ganze ja? Ach ja, es gibt ja diesen Bund der Vertriebenen, der Auslanddeutschen, die ganzen Vertriebenenrechte. Ja, da kommt das her, der Tag der Heimat. Den feiern wir heute. Immer erster Sonntag im September. Und ja, Deutschland war mal größer, jetzt ist es kleiner. Und ne, gerade gibt es wieder eine Debatte, dass jetzt noch die letzten Leute, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sind, die noch nicht zurück eingewandert sind nach Deutschland oder umgesiedelt sind. Gibt es jetzt über Sudetentreffen oder so? An Gibt diesem es Tag? bestimmt, ja, gut, ich meine, die Heimatfolklore hier weiterzutreiben, das machen die ja auch, aber es gibt Na, die tatsächlich noch Tagesschau Leute, darüber die davon berichtet. betroffen sind, die halt noch ihr Recht geltend machen könnten, hier hinzusiedeln. Ja. Naja, so viel zum Tag der Heimat. Tag der Heimat. Was haben wir Heimat, denn? yeah! Heimat Haben wir da mal befähigt nicht mal so ein ihr. Ministerium? Das gibt es nicht mehr, oder? Das Heimatsministerium? Nee, noch nicht. das haben wir. Das Das, ja, Innenministerium, der das ist doch Seehofer, das ne? Das ist nicht das Ministerium. Ministerium für Heimat, ja. Das ist das Achso, das. Ministerium für Heimat, ja. Aha, das haben sie nicht rausgenommen aus dem Nee, Namen. nee, Ist nee, okay. das ist jetzt Nancy. Nancy ist die Heimatfrau. That fits, oder nicht? Oh Mann. Deswegen gibt es ja auch Heimatland Security. Warum die Staatsanwaltschaft nicht länger gegen Lindemann ermittelt? Ich meine, ist klar, das sind alles misogyne Leute, die überhaupt gar nichts anderes zu tun haben, außer den ganzen Tag Frauen zu verdammen und ihnen ihre Rechte zu entziehen. Ja, nee, aber tatsächlich ist es so, ja, die Ermittlungen gegen Lindemann sind eingestellt worden. Es ist ja tatsächlich von Anfang an so gewesen, dass Betroffene zu finden, die ihr Recht durchsetzen, schwierig war. Die Behörden mussten tätig werden, weil Verbände geklagt haben. Allerdings, als Beweismittel standen den Ermittlern nur die Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, zur Verfügung. Die Staatsanwaltschaft hat zwar Zeuginnen ergänzend vernommen, aber dabei gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen Willen beeinflussende oder ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Oh, da haben wir schon direkt ein Problem. Nur gegen Minderjährige? Vielleicht hat er ja sein Machtgefälle ausgenutzt, um volljährigen Sexualpartnerinnen gegenüberzutreten. Das ist allerdings nicht strafbar in Deutschland. Also MeToo hat da gar keine Chance. Das ist vielleicht eine kulturelle Bewegung, aber rein rechtlich gesehen gibt es das bei Erwachsenen, nicht nur bei Minderjährigen. Deswegen gab es viele Tränen und viele Tränen gab es auch von der YouTuberin Kyla Schicks und von der anderen Shelby Lynn. Die mussten ihre Unterlassungserklärungen unterschreiben. Haben auf jeden Fall für eine gute Welle gesorgt, die dafür gesorgt hat, dass die Verbände geklagt haben, die dafür gesorgt hat, dass die Staatsanwaltschaft die Beweise sich angucken konnte. Die Beweise bestanden aus der Presseberichterstattung. Ja, wollte ich gerade fragen, so mit Informantenschutz oder so? Ja, die Problematik ist halt, dass wenn es Geschädigte gibt, müssen die sich gegenüber dem Gericht offenbaren, sonst können die ihre Rechte nicht durchsetzen. So, und Ja, es ist jetzt okay. so gewesen, dass das Gericht die Journalisten gefragt hat: Gut, legt doch bitte eure Quellen offen. Die Journalisten haben gesagt, das machen wir nicht. Das muss das Gericht akzeptieren. Aber die Kehrseite der Medaille ist halt auch: Es gibt niemanden, es gibt niemanden, der den Finger Nichts zu erhebt und meckern, ja. sagt: Ich bin Geschädigte oder Geschädigter oder was auch immer. So, nichts, was sich nachvollziehbar machen lässt. Deswegen jegliche Beschuldigung seitens Kyla Schicks und Shelby Lynn darf ja auch gerichtlich durchgesetzt werden, wenn da darf gegen vorgegangen werden, sollte da noch mal irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt werden. Und ja, mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt. Ja, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, das zu verfolgen, ne? Weil die Verbände Also, geklagt haben. ja, okay. Ne? Spende, also ich habe also halt gehört, eine, dass Zuruf Dritter irgendwelche eben. Leute das gemacht haben, nicht irgendwelche Ja, Verbände waren das. Leute. Nö, das waren dann Verbände. Nennen die das hier auch? Welche? Ach, das hatten wir irgendwann mal, aber das steht jetzt hier in dem Artikel. Ja, in sämtlichen anderen gewesen, Sachen habe ich immer nur gehört, das wären irgendwelche Personen gewesen. Von Verbänden war da nie die Rede. Ja, die haben sich dann auf die Zeitungsberichte bezogen oder so. Ja. Also, Verbände haben geklagt, welche das jetzt waren, Verzeihung. Okay. Sollte ich eigentlich wissen, die haben geklagt aufgrund der Presseberichterstattung und haben die Presseberichterstattung als Beweismittel eingereicht. Und sonst gab es keine Beweismittel. Hm. Muss nur noch mal so gesagt werden. Nicht die Beschuldigten, die Geschädigten selber haben geklagt. Das hat nicht stattgefunden. Wenn die das machen würden, dann würden die natürlich auch Anonymität genießen. Sie müssten sich halt nur gegenüber dem Gericht offenbaren. Hm. Und das hat keiner gemacht. Das ist jedenfalls ein bisschen spannend, was die Leute halt erwarten, was aus solchen Sachen wird. Ne? Ich meine, wenn ich da irgendwie unter Drogen gesetzt wurde und dann erst irgendwie Tage später da eine Sache draus mache, dann ist das halt zu spät. Ne? Also, das war ja eine von den Vorwürfen, die halt schwerer wiegen oder die überhaupt relevant sind für eine Strafverfolgung, dass es ja angeblich irgendwelche Drogen da reingemischt worden sein sollen in irgendwelche Getränke. Tja. Oder so. Ein interessantes Detail noch. Der Spiegel hatte in einem Rechtsmittelverfahren vor dem Landgericht am Freitag auch gar nicht argumentiert. Es legen konkrete Anhaltspunkte für einen Spiking-Verdacht vor, also dass irgendein Getränk manipuliert worden wäre, für wen auch immer. Vielmehr hatte das Nachrichtenmagazin am Ende erfolglos versucht, die Richter der Pressekammer davon zu überzeugen, in dem betreffenden Leitartikel, in dem neben Lynn auch andere mutmaßlich betroffene Frauen zitiert worden waren, gar keinen solchen Verdacht erweckt zu haben. Nein, nein, nein, wir haben das doch gar nicht so gemeint. Wir haben das doch gar nicht so gemeint. Ja, interessant, ne? Ach so, also setzt die Rudern zurück. Also, ja, aber was bleibt davon? Machtmissbrauch gegen Erwachsene kann erfolgt sein. Böse, böse. Dann natürlich der allgemeine Vorwurf, das Gericht ist befangen. Und es geht ja darum, ein Zeichen zu setzen, dass Frauen sich gestärkt fühlen. Und es geht ja gar nicht so um die Jurisprudenz. Ne? Das sind jetzt die drei Sachen, die davon übrig geblieben sind. Ne? Ja, es ist ja sowieso wesentlich besser, wenn wir einfach die Leute mit Mob-Taktik irgendwie wegcanceln. Ne? Ich meine, wer braucht schon Gerichte? Ist ja ekelhaft. Ja, da könnte ja was anderes bei rumkommen, als man sich erhofft hat. Ja, ich meine, bei Lindemann ist es halt auch so, Skandalrocker macht Skandalrocker-Sachen. Wow. Also, ich keine Ahnung. Ja, ich hatte mir auch noch mal diesen Podcast von der Welt, gibt es irgendwie so einen zweiteiligen Podcast angehört, wo sie auch diese Shelby Lynn irgendwie interviewt haben. Und ich fand es schon erstmal ein bisschen komisch, dass sie nicht gewusst haben will, dass das Lied Pussy einen sexuellen Hintergrund hat. Weil man, das ist ja auf Deutsch, kann man nicht verstehen. Ja, wie gesagt, es geht um Katzen oder was? Hat ja auch nur in der deutschen Sprache diese Ja, genau. Vor allen Dingen in der deutschen, genau. Kommt auf Deutsch bedeutet das ganz was anderes. Wer kennt nicht das urdeutsche Wort Pussy, ne? Ja, das fand ich ein bisschen komisch. Und dann ganz am Ende, wo die Erzählerin von der Welt, die Journalistin dann irgendwie meint, dass die Shelby Lynn ihre Wahrheit ausspricht. Das ist ja auch so ein Wort, wo einem alles sich verzieht. Ihre Wahrheit, ne? Also dieses ihre Wahrheit-Ding. Es geht nicht um die Wahrheit oder so Sachen, die man beweisen kann. Nee, ihre Wahrheit. Ja, das ist eben leider auch so ein bisschen das Problem mit den K.O.-Tropfen. Ich habe dann meist nicht viel von über. Ja, ich meine, die Medienkampagne ist gelaufen, so wie andere Medienkampagnen auch laufen. Und man sieht, man braucht gar nichts. Man braucht eigentlich wirklich gar nichts. Man muss nichts in der Hand zu haben, es funktioniert trotzdem. Ja, gut, der Till Lindemann ist jetzt nicht gecancelt worden. Rammstein wird es weiterhin geben. Ich denke mal, die meisten Leute außerhalb von Deutschland haben sich für diesen Skandal auch überhaupt nicht interessiert. Aber wer musste seinen Hut nehmen? Ja, Frauen am meisten betroffen, die Bandmanagerin. Ne, der wurde ja vorgeworfen, sie hätte irgendwelche willigen Frauen vermittelt, was natürlich von den Vorwürfen her auch nicht eine stärkere, belastbare Grundlage hat, als das, was hier passiert ist. Aber die durfte gehen. Die hat ihren Job deswegen verloren. Ja, das war ja keine Managerin. Die freut sich bestimmt. Ein weiterer Sieg für die Frauenbewegung. Nee, der offizielle Titel von der war doch irgendwie Casting Agent. Also, dass die dafür zuständig war, irgendwelche Frauen auszusuchen, ist ja, wird ja, glaube ich, von niemandem bestritten. Für diese Row Zero. Ja, die auch nicht aber bestritten. Es war halt nichts, was... Gut, ich meine, Casting Agent für Videos, für alles Mögliche, für Afterpartys, ja, gibt es. Es gibt sogar Leute, die diese Afterpartys organisieren sollen. Es gibt sogar Restaurants und Clubs, in denen diese Afterpartys stattfinden. Das sind alles Geschäftsmodelle, die gehören doch verboten, oder? Hotels verbieten, da könnten Leute vergewaltigt werden. The Nature of Women's Rape Fantasies. Wir haben direkt 180-Grad-Wendung hier, ne? Oder ja, gibt es da einen Bezug? Ja, ist tatsächlich so. Also das war N300 oder so. Ich muss nur kurz meine Notizen aufmachen, einen Augenblick. Das war N355 und 62% der Frauen haben angegeben, dass sie Vergewaltigungsfantasien haben. Und 14% der Teilnehmerinnen haben angegeben, dass sie solche Fantasien zumindest einmal die Woche haben. Und tatsächlich ist es ja auch in der Erotikliteratur, Frauen sind natürlich eher psychologisch, Männer eher optisch, deswegen gibt es für Männer Pornos und für Frauen Erotikliteratur, was auch Best-Selling Category ist, überhaupt von allen Büchern unter Frauen. Und da gibt es halt auch dieses Trope, dass eine Frau vergewaltigt wird und dass sie dann am Ende dann noch zustimmt. Es ist halt eine Fantasie von Frauen, die sie haben. Also. Und ich fand es interessant, auch wenn es eine kleine Teilnehmerzahl N war. Also es war es auch schon. Also die Männer haben sie da nicht gefragt. Sehr gut. Also jetzt wissen wir endlich, was eine Frau ist. Eine Frau ist ein Mensch, der Vergewaltigungsfantasien hat. Oder 63%. Wurde das jetzt endlich geklärt, weil da herrscht ja jetzt gerade so ein bisschen Uneinigkeit. Was ist überhaupt eine Frau? Ja, das stimmt. Ja, ich hätte mich interessiert, wie viele Männer das so teilen mit ihren Frauen. Also mir ist sowas nicht so richtig geläufig. Ja, in dem Fall haben sie nur Frauen befragt. Also. Frauen. Ja, da kam es gerade im Chat und hier kommt es auch direkt. Wie viel macht ein Euro? Ja, sind wir nochmal bei der Lindemann-Angelegenheit. Du kannst helfen. Die Vorwürfe gegen Till Lindemann sind zahlreich und werden immer mehr. Ja. Ne? 2 gab's. Ja, egal. Rammstein sagen öffentlich, die Anschuldigungen erhoben haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Aber ja, trotzdem schicken die Anwälte Lindemanns bereits Unterlassungsaufforderungen an mutmaßliche Betroffene. Ja, also an die Presseleute, die das verbreiten und an die Keiler, weil die das auf ihrem YouTube-Kanal verbreitet hat. Ja. Niemand darf sich eingeschüchtert fühlen, offen über Erfahrungen von Machtmissbrauch oder sexuellen Übergriffen zu sprechen. Erst recht nicht, weil prominente Musiker mit teuren Anwälten drohen. Ja gut, ich meine, das ist das ist jetzt nicht neu, ist vom 16. Juni, aber die haben ja sich schön bedankt, dass sie über 800.000 Euro eingenommen haben für diese Spendenkampagne. Meldest du nicht zu Augen. Wie viel macht hat ein Euro gegen Till Lindemann? Aber da im Kleingedruckten stand halt auch, alle Sachen, die übrig bleiben aus diesem Fonds, die werden dann in den Sheroes Fund für HeldInnen der Demokratie gegeben und werden anderen sinnvollen Projekten der Amadeo-Antonio-Stiftung zugeführt. Ja, 800.000 Euro wurden da gespendet, ne, von 70.000 Einzelpersonen. Ne? Und anstatt das Geld zurückzugeben oder jetzt zu sagen, so ja, okay, vielleicht war das doch nicht der Fall, an den wir uns so groß aufhängen sollten, aber nö, die nehmen die Kohle an und das wird so weitergehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ist doch ziemlich klar, ist relativ klar, was hier passiert ist. Ja, hier haben sich einfach nur ein paar Leute dran bereichert. Einerseits die Journalisten, die ihre Auflage steigern konnten, dann die Anwälte natürlich sowieso, dann irgendwelche Marketingfirmen bestimmt auch, die Politiker, die haben da versucht, Kapital rauszuschlagen und ja. Ja, und losgetreten. Die Mitglieder der Hashtag Zivilgesellschaft wie die Amadeo-Antonio-Stiftung auch. Die haben für ihr schönes Sheroes-Fund-Projekt mal eben das jährliche Spendenaufkommen verdoppelt. Ja, und die Werbetrommel gerührt hat die Kebekus, ne? Ja, Die sich daran bereichert, das werde ich jetzt nicht nachrecherchieren, das kann mal jemand anders machen. Ja, Werbetrommel gerührt, heißt ja nur, dass sie, da, dass sie das mitinitiiert hat. Also, das war doch das, was im Artikel stand, war nicht. Ja, da, klar, das war ein Aufruf von Jasmina Kuhnke, Nora Tschirner, Karolin Kebekus, Rezo, Roger Reckless, also. Micha Fritz, Jani Tempel und MeToo Germany. MeToo Germany kannte ich noch gar nicht. Der oder die ist bestimmt. Der wohnt bei uns immer. Ehrenbürger. Ja, gut, ich meine, einfach nur ein Cash-Grab, ne? Und ich kann einfach nur sagen, wer so doof ist, den zu spenden, hat bestimmt ein gutes Herz, aber mehr Geld als Verstand in dem Fall. Sorry, wenn ich das so sage, ja. Aber, Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung braucht doch jetzt mehr Geld, die kriegen doch weniger Geld vom Staat und George Soros ist nicht mehr da und Nee. Meldestellen im ganzen Land erzeugen ein Klima der Verdächtigungen. Was? Wieso das denn? Ist aber eine Verschwörungstheorie, oder? Ja, insbesondere oder zum Beispiel das Berliner Register. Hier mal wieder ein Artikel aus dem Westfernsehen und es geht um die Meldestellen, insbesondere das Berliner Register und hier wird nochmal allgemein einfach aufgezeigt, warum das nicht so eine tolle Idee ist in der Demokratie. Ne? Problematisch erscheint nicht so sehr, was gemeldet wird, sondern dass es diese Portale überhaupt gibt, denn die gemeldeten Vorfälle bewegen sich unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und sind damit ganz überwiegend vom Recht der Meinungsfreiheit erfasst. Ja, die Schwelle ist niedrig, Vorfälle können sehr leicht online gemeldet werden, die Zahl ist dynamisch und jeder kann Meldestelle werden. Du machst in deinem Umfeld bekannt, dass du Anlaufstelle bist, lautet eine der Instruktionen auf der Webseite für Personen, die selbst zur Meldestelle werden wollen. Eine erkennbare Rechtsgrundlage gibt es nicht, obwohl das Register steuerfinanziert ist. Also man kann so eine Meldestelle einrichten und Fördermittel beantragen. OPEX, hörst du zu? Auf der Webseite steht auch, was gemeldet wird. Beispielsweise in die Dokumentation der Berliner Register fließen Vorfälle ein, die BürgerInnen im Alltag beobachten oder selbst erleben. Bei den Vorfällen handelt es sich um Aktivitäten der extremen Rechten, um rassistische Vorfälle im Alltag und Diskriminierung an verschiedenen Orten. Ah ja, im Gegensatz zur Kriminalstatistik der Polizei beziehen die Register auch Vorfälle in die Dokumentation ein, die keine Straftaten sind oder nicht angezeigt wurden. Letztlich bedeutet das, Bürger denunzieren Bürger. Es geht darum, eine zivilgesellschaftliche Grauzone des Verdachts und der Prästrafbarkeit zu schaffen. Dass man den Rechtsstaat dabei untergräbt, scheint egal. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Unterhalb der Strafbarkeit sind unwillkommene Äußerungen anderer Menschen womöglich lästig, aber erlaubt. Oberhalb ist die zuständige Meldestelle die Polizei. Nein, auch. Oh. An der Zahl der Vorfälle wird durchaus getrickst. Das gibt die Verwaltung offen zu. In einem Brief aus der Berliner Sozialverwaltung bestätigt der zuständige Sachbearbeiter, dass er es vollkommen in Ordnung findet, wenn derselbe, in Anführungszeichen, transfeindliche Aufkleber, der von 5 Personen gemeldet wird, als 5 transfeindliche Vorfälle gezählt wird. Ja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Hier geht es ja auch im Endeffekt nur darum zu sagen, guck doch mal, wie groß die Zahlen sind. Wir brauchen noch viel mehr Fördergelder für unsere Projekte. Sonst kriegt die AfD noch viel mehr Wähler und überhaupt Worte führen zu Torten. Nicht wahr? Worte führen zu Torten. Dürft ihr nie vergessen. Ja gut, ich meine, das meiste hieraus kennen wir ja schon. Ich habe dann auch nochmal dieses Berliner Register mitgemacht. Also das ist wirklich eine Comedy-Angelegenheit. Wenn es nicht so ernst wäre, wäre es eine reine Comedy-Sache. Einige Leute wurden da auch schon halt persönlich ja, auch mit Namen genannt. Man braucht das doch nur, um sich anzuscheißen gegenseitig. Genau, hier seht ihr. Homofeindliche Sprüherei. Dritter Weg, Aufkleber. Nazi, das war nicht gut. Nazi-Kiez-Schmiererei im Prenzlauer Berg. In der August-Lindemann-Straße, kann man die nicht mal umbenennen, wurde an einem Papierkorb der Slogan Nazi-Kiez entdeckt. Es wurde aus dem Slogan Anti-Nazi-Kiez gemacht. Bam! Take that. Ja. Ja, wahrscheinlich hat das vorher schon ein Linker reingesprüht. So nach dem Motto, das ist hier Nazi-Kiez, oder nicht? Pff, das weiß man auch nicht. Ja, aber gut, ich meine, ihr seht hier, wie dramatisch diese Fälle sind. Der Papierkorb, ne? Alle Leute, die so stolz sind, auf ihren Nazi-Kiez sprühen es auf den Mülleimer, oder wie? Genau. Nazi-Kiez in den Mülleimer. Ja. Da Da gab es doch so ein Logo mit so einem Hakenkreuz und so einem Mülleimer. Ist das überhaupt noch erlaubt? War schlimm genug, dass Leute hier... Da gab es schon mal einen Prozess dagegen, ja. Ja, ja, darf man es machen, ja, ja. Aber wie gesagt, diese ganze Webseite, die läuft jetzt halt schon seit ein paar Monaten. Es gibt in allen 12 Berliner Bezirken gibt es auch Mitarbeiter und es gibt, solltet ihr es einfach nicht schaffen, diesen beschwerlichen Weg ins Internet zu machen, ja, weil ich meine, da muss man ja technische Kompetenz haben und muss mit mehreren elektronischen Geräten gleichzeitig umgehen. Und, also das ist ja manchen Leuten nicht zuzumuten. Deswegen gibt es auch in Berlin 230 Anlaufstellen, wo man persönlich hingehen kann, um Hass zu melden. Ist das nicht schön? 230 Stellen. Das erhöht die Sicherheit, ne? In Berlin alleine. In Berlin allein. Wow. Ja? Wow. Ist das nicht toll? In Deutschland ist das da und wer bezahlt die Leute? In Deutschland ist schon immer gerne aufgeschrieben, was die Nachbarn so machen, ne? Ein bisschen ätzend ist es schon. Ja, das ist auch so hier ein verschwörungsideologischer Flyer. Dachte ich jetzt zuerst an was von der Kirche oder so. Aber nee, es ist der verschwörungsideologische TV-Sender auf 1. Tja, also so spontan würde ich mich mal fragen, wie viele Anlaufstellen für Stasi-Spitzel gab es damals in Ost-Berlin? Mehr als 230? Bestimmt, ne? Das war ja ein Spitzelstaat. Na gut, ich meine, eine Sache, die man jetzt bei den Sachen nicht sieht, ist, manchmal werden da halt auch Klarnamen drauf veröffentlicht von irgendwelchen Leuten. Ne? Und es wird auch nicht immer gelöscht. Ne? Die Fischbiologin, die Dame, ne? Die war auch mal dabei. Ne? Da hat jemand wohl ihre Adresse irgendwie gepostet, die dann aber nicht gestimmt hat. Irgendwie sowas. Ja. Quelle die sind so wahnsinnig, die Leute. Was soll das? Wo soll das hinführen? Was bringt das? Hier gibt es eine Demonstration. Ja, einfach eine Demonstration in Berlin. Sollte es schon mal gegeben haben. Quelle Einzelpersonen über Twitter. Mhm. Ein Riesendrama. Gut, war das eine nicht angemeldete Demonstration, dass die von der Polizei aufgelöst wurde? Wenn nicht, absolut legal. Aber ja, legal ist hier ja alles. Hier geht es ja um Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Was passiert eigentlich, wenn man da mal was überhalb der Strafbarkeitsgrenze hinschreibt? Das wird dann direkt gelöscht, ne? Weil dafür sind die ja nicht zuständig. Tja. Naja. Christlich-fundamentalistische Aufkleber! Oh, ein Aufkleber einer fundamentalistischen katholischen Organisation wurde entdeckt. Oh, fundamentalistisch und katholisch ist ja schon doppelt gemoppelt. Ich finde, da müsste auch dran stehen, ob die Aufkleber abgemacht wurden oder nicht. Ne? Ob Beweismittel ja sicher. Sich beschweren auch wirklich ihre ne? Ja, stellt euch mal vor, man würde jedes beschissene Gendersternchen, was man irgendwo sieht, melden. Weil es ein verschwörungsideologisches Zeichen ist. Ja, oder jedes AKAP oder jedes... Ein Aufkleber mit dem Slogan Stolz, Monat. Linken Aufkleber. Wir haben einen Aufkleber mit dem Slogan Stolz, Monat entdeckt. Nein. Ja. Stolz ist natürlich Haram. Ja, und ach ja, da hätte man sogar noch ein bisschen weiterklicken können. Die haben nämlich auch einen lustigen Glossar, wo so Sachen drin sind wie 1488, ne, 88, klar. 14 Worte. AN, Abkürzung Autonome Nationalisten, Anti-Antifa. Die Bemühung nationalsozialistischer Gruppen, ein Bedrohungspotenzial aufzubauen, indem vermeintliche politische Gegnerinnen wie Antifaschistinnen ausgespäht, deren persönliche Daten veröffentlichen, die sich zum Teil auch tätig angegriffen werden. Anti-Antifa, habe ich noch nie gehört. Außer als idiotisches. Ne? Antimuslimischer Rassismus gibt es, Antiromaismus, Antisemitismus, bla bla bla bla. Die ganzen Definitionen. Aber ja. Hier geht es wohl auch aber um. Aber das kann man sich nochmal geben. Glossare sind ja immer lustig, wie obwohl die Definition. Das schon von 2020 hier ist, wie ich gerade sehe. Mhm. Aber hier hat eine gewisse Anne Funk, fraktionslos, Bezirkswort in Versammlung von Neukölln, eine Anfrage gestellt an die Stadtverwaltung mit dem Betreff: Ist das Beschmieren illegaler Plakate illegal? Und was hier passiert ist, dieses hier wurde gemeldet, nämlich hier die Opfer von, was war es, Hanau, hat man hier einmal durchgeixt und das ist ja natürlich rassistisch, wenn sowas passiert. Und dazu fragt hier die Frau Funk, warum wurden in dem Fall, dass keine Genehmigung vorliegt, die Plakate nicht zeitnah entfernt und ein Verfahren gegen die mutmaßlichen Täter eingeleitet, weil Plakate kann man auch nicht einfach wild plakatieren. Wurden die Plakate zwischenzeitlich entfernt und ein Verfahren eingeleitet? Auf welcher Rechtsgrundlage erstellte das Register folgende Meldung? Rassistische Markierung von Plakaten in Nordneukölln auf der Sonnenallee und so weiter. Welche der Anschein erweckt, das Beschmieren der Plakate sei eine illegale Handlung. Teilt das Bezirksamt die augenscheinliche Auffassung des Registerbetreibers, das Beschmieren illegaler Plakate sei rechtswidrig, hat das Bezirksamt bezüglich des Beschmierens ein Verfahren eingeleitet und so weiter und so fort. Und was sie jetzt hier sagen ist, dringende rechtliche Probleme müssen da gelöst werden. Die Nachfrage nach einer Rechtsgrundlage für die Arbeit der Registerstellen geht fehl. Also, was fragen Sie nach einer Rechtsgrundlage? Brauchen wir doch nicht. Denn es ist nicht die Rechtsgrundlage, sondern das politische Ziel der Sichtbarmachung von Diskriminierung im Alltag auf lokaler Ebene, was die Arbeit der Registerstellen bestimmt. Also mit anderen Worten, das sind politische Organisationen, die wir da haben, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze politische Arbeit betreiben. Registerstellen, ja, scheinbar, ne? Politische Arbeit für den Staat oder für die Regierung. Rassistisch, antisemitisch, antiziganistisch, extrem rechts, antimuslimisch, LGBTQ-feindlich. Alles Gute eben. Nationalsozialismus verharmlosend, sozial-chauvinistisch motiviert sind oder sich gegen Menschen mit Behinderungen richten. Dabei ist im Übrigen irrelevant, ob es sich um eine Straftat handelt oder nicht, denn die Dokumentation soll ein gesellschaftliches Klima beschreiben und Ausgrenzung von Menschengruppen sichtbar machen. Ja, also da habt ihr es. Es gibt keine Rechtsgrundlage. Wir machen es einfach, weil es politisch sinnvoll ist, da wir da Dinge sichtbar machen, die wir für politisch sinnvoll erachten. Ja, und ist der Staat nicht für da, ne? Unbedingt. Also gar nicht eigentlich. Solche Sachen müssen Parteien, glaube ich, machen, oder? Wenn überhaupt. Und vielleicht würden das Parteien gar nicht dürfen oder so. Ne? Einfach solche Daten sammeln. Ist ja eh auch eine fragwürdige Sammlung. Hubertus Knabe hat sich ja auch nochmal mit den immer mehr werdenden Meldestellen befasst und vergleicht das natürlich mit Stasi-Richtlinien. Der Satz erinnert an Stasi-Richtlinien, die Personen, die in einer Meldestelle für die Entgegennahme von Meldungen zuständig sind, dokumentieren alle eingehenden Meldungen in dauerhaft abrufbarer Weise unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots. Diese Anordnung stammt nicht aus der Feder Erich Mielkes, sondern aus einem Gesetz des Deutschen Bundestages. Rund 90.000 Unternehmen sowie 1.000 öffentliche Einrichtungen müssen danach sogenannte Meldestellen einrichten. Also es geht jetzt hier auch um das, Whistleblower. Gesetz, was sie hier gemacht haben. Whistleblower-Schutzgesetz, irgendwie so. Ja. Mit der Hintertür oder so. Ich weiß nicht, wie wir das dann nochmal. Naja. Ja, und Hubertus Knabe meint halt eben auch, dass das also sehr wahrscheinlich ist, dass das ausgenutzt wird. Also, dass die Leute, die vor allen Dingen irgendwelche Meldungen da aussprechen werden, halt die sind, die sich gerade mit ihrem, also wenn denen zum Beispiel die Kündigung droht vom Arbeitgeber, dass sie dann irgendwas melden. Das ist halt wesentlich wahrscheinlicher natürlich, als dass irgendwelche normalen Leute jetzt, die jetzt keine anderen Probleme haben, da einfach nur aus ihrer moralischen Verantwortung heraus irgendwelche Sachen melden. Aber wer gemeldet hat, ist geschützt, oder wie das, ne? Ja, außerdem ist es ja auch noch so, dass die dann quasi auch einen Kündigungsschutz genießen. Also wenn sie was gemeldet haben und werden dann gekündigt, dann kann es halt sein, bam, bam, bam, bam, dass sie dann sagen, ja, die habe ich jetzt hier rausgeworfen, weil ich hier das gemeldet habe. Ja. Ja, und das sind alles Sachen, die natürlich gut sein können, aber die in der Debatte über diesen ganzen Kram irgendwie nicht stattfinden. Keine Ahnung. Ja, und dann meinte er halt auch noch, dass sie das sogar im Nationalsozialismus runtergefahren haben mit der Melderei von seinen Nachbarn, weil es einfach zu viel geworden ist und die Sachen halt von geringer Qualität waren, was auch da halt meistens darum ging, dass man irgendwelche Privatstreitigkeiten mit den Leuten natürlich dadurch irgendwie vorantreiben wollte, indem man halt die Leute dann denunziert hat. So ein Zufall aber auch. Und das kennen wir ja auch von dem Gulag, Archipel Gulag. Da gibt es ja auch diese Stories von Leuten, die da denunziert worden sind, weil irgendwelche hier Rivalitäten um eine Frau oder einen Mann oder so, dass man dann die Person, mit der man da Rivalitäten hatte, halt irgendwie als hier Konterrevolutionär oder sowas gemeldet hat. Ja, sogar als Teil des Systems, dass es beabsichtigt ist, dass das passiert, um die Leute halt weiter zu demoralisieren. Noch. Für die CSU. Ja, genau, die Sache CSU. mit Herrn Aiwanger, die hat ja keine Konsequenzen gebracht, auch wenn es noch eine Woche jetzt irgendwie mit allen Mitteln probiert wurde, das irgendwie zu einem Skandal hochzusteigern. Der wurde ja wirklich aus allen Registern geschossen, ne? Der letzte. Ach, ich war bei dem auf der Schule und ja, der hat immer den Arm gehoben, ne, und hat immer Witze gemacht. Kann mich genau erinnern. Aber meinen Namen sage ich nicht. Viele Leute, die ihren Namen dann doch veröffentlicht haben, haben gesagt, so, das ist Blödsinn. Da war nie irgendwas außerhalb der Reihe. Ja, doch bei Ja, diesen Sachen, dann ne? hat man, Also. dann hat der Bruder in seinem Laden hat da eine Literaturempfehlung ins Fenster gehangen. Da haben die Journalisten gesagt, was? In dem Buch wird ein Journalist umgebracht. Das ist eine eindeutige rechte, eine Aussage. Gut, in dem Buch geht es darum, wie das Leben einer Person von Journalisten zerstört wird. Aber ja, nee. Ja, das ist halt sehr belustigend, wenn es nicht so beängstigend wäre, weil es ja 100, ich meine, das ist so eine politische, transparente politische Aktion habe ich selten gesehen. Ich meine, man muss wirklich doof sein, um nicht zu checken, was hier passiert, oder? Ja, und vor allen Dingen, ich meine, die ganzen Vergleiche sind ja auch gekommen mit Leuten von den Grünen und so, die früher, also in einem wesentlich höheren Alter, halt lauter Scheiße gemacht haben. Und ja, auch davon ausgehen, dass es ignoriert wird, hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Na, und aber wie man hier sieht, bei manchen ist es immer noch nicht angekommen, weil die Versuchung, die Leute damit jetzt halt ranzukriegen, ist halt einfach zu groß. Und scheinbar braucht man es ja auch. Weil man kann ja nicht Politik irgendwie vernünftig machen und irgendwas tun für die Leute, dass man gewählt wird, irgendwie in deren Interesse handeln oder so. Das wäre ja falsch, ne? Das wäre ja populistisch oder so. So Idee, aber so Idee. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen Und deswegen haben wir hier Konstantin von Notz, der immer noch schreibt für CSU und die schweigende CDU ist der heutige Tag eine Zäsur. Es ist eine Abkehr von der Mitte und eine Öffnung nach ganz rechts. Nach ganz rechts. Ja, weil die ganzen Rechtsextremen alle jetzt total geil auf die Freien Wähler sind, wegen irgendwelchen Jugendsünden oder wie, zu denen man sich nicht bekennt und die man, wo es auch klar ist, dass man sie nicht getan hat. Aber trotzdem ist das jetzt eine Öffnung nach ganz rechts. Aiwanger Söder. Ich will und kann aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass die CDU ihren politischen und rechtsstaatlichen Kompass wiederfindet. Rechtsstaatlich. Wenn man die Leute, die in so einem jungen Alter etwas nicht getan haben, nicht direkt vor den Bus schmeißt, dann hat man seinen rechtsstaatlichen Kompass verloren. diese Instrumentalisierung hat halt in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, ne? Das ist das Problem vielleicht, dass sie sich so ein bisschen drauf Ja, man probiert eingeschossen es haben und mal sich wieder. einfach Es so ist halt maschen. Repressive Toleranz, ne? Naja, Das übliche. natürlich. Und klar, ich meine, jede Schlacht, die da gewonnen wird, ist halt auch egal, ne? Und jede Schlacht, die verloren wird, ist im Endeffekt auch egal. Es geht ja um das große Ganze, halt die Gesellschaft immer zentimeterweise halt dahin zu bewegen, wo man die halt hinhaben will. Ja, dann habe ich hier noch einen kleinen Einschub, hatte ich ganz vergessen. Nämlich die Känguru-Chroniken. Das ist ganz gut, ja, Jemand mal schon was davon gelesen. gehört? Also wenn das jetzt neu ist, dann nicht, Ich aber habe die es Sachen kenne ich gelesen. alle. Ja. Ich habe es gelesen. Also, Okay. Ich habe mir Chris. gestern den Film angeguckt. Die Oh fand Gott. den grauenvoll. Das ist bestimmt strange, glaube ich auch. Ja, und Also. die Bücher sind besser, oder was? Nein, das Känguru ist irgendwie beim Das ist Vietcong kurzweilig, ne? gewesen und lebt mit einem Typen zusammen und ist der übelste Kommunist und Ja. Und ja, Marc-Uwe Kling hat das irgendwie geschrieben und hatte damit Erfolg, weil halt, Weil er ja. auch der übelste Kommunist ist, gebe ich mal von aus. Ja. Oder nicht? Ich. Außerdem ist Ich dieser Film hier von natürlich ja, das klar, war in den also. Büchern nicht so relevant, weißt du? Es gab Okay. mal ein paar Sprüche oder so, aber ich fand das nicht so richtig Mal ein relevant. paar Sprüche, ja. Ja. Also auf Ja, jeden ich kann sagen, dass Fall die Film anders ist. Ja. Filmzusammenfassung. Marc-Uwe Traue ist ich denen ein durchaus zu. unterambitionierter Kleinkünstler mit Migräne-Hintergrund, lebt mit einem Känguru zusammen. Doch die ganz normale Kreuzberger WG ist in Gefahr. Ein rechtspopulistischer Immobilienhai bedroht mit einem gigantischen Bauprojekt die Idylle des Kiezes. Ja, genau, ein rechtspopulistischer Immobilienhai. Also dieser Immobilienhai, sogenannte, will halt im Görlitzer Park einen so eine Art Trump Tower bauen. Und dann gibt es da so einen Spruch, der, also dieses ganze Ding ist richtig beschissen gealtert, das ist hier von 2020. Und die meinen dann irgendwie so, der sagt dann irgendwie so, ja, Görlitzer Park geht gar nicht, das geht alles den Bach runter und so. Und dann gibt es irgendwie so eine Szene, wo sie dann irgendwie alle friedlich da irgendwie rumstehen und grillen oder so. Wo ich mir denke, ja, scheiße was. Das ist ja irgendwie nicht so gut gelaufen, so im Rückblick gesehen. Hat es sich ja nicht so entwickelt, wie ihr meint. Und dann ist natürlich so, dass dieser Mensch, der ja halt der Kapitalist da ist, der ist natürlich befreundet mit Neonazis, also Leuten, die irgendwelche Tattoos haben von Großdeutschland oder so auf dem Bauch. Die sind Kumpels von dem natürlich, weil ist ja klar, der will ja Geld verdienen und Menschen, die Geld Dazu. verdienen wollen, sind natürlich mit Neonazis befreundet, weil die ja auch einfach nur Geld verdienen wollten, wie das im Gehirn von so einem Kommunisten halt eben aussieht. Also ja, weil nur die können gute Witze erzählen. Oder was war für den als Comedian da so interessant dran? Tja. Medien. Ja, klingt, als wenn sie das irgendwie sozial kompatibel machen wollten oder so. Und bisschen drüber in Stränge geschlagen sind oder sowas. 3 Sterne nur. Ja, Ja, also bei mir ich hat er kann einen den Stern, Humor nicht höchstens. absprechen, aber es ist ja reine Kommunistenpropaganda, gar nichts anderes, ne? Ja, und unten drunter ist das. Kommunismus, hohoho, Unten Kapitalismus drunter böse, hohoho. ist das Logo vom beschissenen ZDF und von der Bundesregierung. Weil nämlich unsere Beauftragte für Kultur und Medien in diese Scheiße auch Geld reingesteckt hat. Ja, ich meine, sowas trägt sich doch nicht wegen dem scheiß kapitalistischen System, hallo? Ja, die fucking Ihr Känguru-Chroniken. Beweis. Ja, da hat doch kein Mensch gelesen. Kennt doch niemand. Da ist Geld von Mein unserer Böhmermann kriegt Regierung auch rein. Staatsknete, ne? Also, Ja. Und ich meine, und dann ist das ja noch nicht mal originell. Also, die haben da quasi. Also, das soll wahrscheinlich eine Hommage sein oder so, aber es ist halt mit so einem hier Big Lebowski-Ding, dass sie ihn da irgendwie auf den Teppich pinkeln und er das dann irgendwie dem Kapitalisten da vorbeibringt, den Teppich oder so. Also. ja, wenn sie das bezahlt haben, dann bestimmen sie wohl auch den Inhalt, wa? Ja, ein bisschen bitter, dass sie das so, ja, kann man sagen, dass sie das so verzerrt haben. Also unsere Bundesregierung hat dort Geld reingesteckt. Ja, Ja. Beauftragte für Kultur und Medien. Ja, genau, eine politische Im Relevanz hat das Auftrag eigentlich für nicht, ne? Oder die haben Kulturmarxismus. sie versucht, Ja, dann da hier. reinzublasen, die politische Relevanz ist aber Ich eigentlich nicht meine, gegeben. man muss da fairerweise zu sagen, es gibt ja nicht sehr viel, wo die ihre Fördergelder irgendwie überhaupt reinstecken können, was Qualität hat. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das hier Qualität hat, Hat aber es auch das ist schon nicht. ein sinnvolleres Projekt als viele andere Sachen, die gefördert Nee, werden. ist es nicht. Ja, doch, es gibt viele, viele schwachsinnigere Sachen, die auch regelmäßig Filmpreise abräumen und alles Mögliche als sowas. Das ist ja wenigstens noch, das hat ja wenigstens noch ein Publikum. Ne, so. Ja, leider schon. Ja. Du meinst, hier lohnt sich die Propaganda wenigstens. Ja, also ich fand's ätzend. Und selbst wenn man jetzt irgendwie sagen könnte, so, naja, ich meine, das ist halt ein Spielfilm, dann sollen sie halt irgendwie den Kommunismus da irgendwie verherrlichen. Ja, ich meine, man weiß ja, wie die Kriterien sind für diese Aber man kann es sich halt Filmunterstützung, im ne? Leben nicht andersrum vorstellen. Also du kannst es dir halt Ja. im Leben nicht vorstellen, dass sie irgendwie so einen Spielfilm drehen würden, wo irgendwie der Witz irgendwie ist, dass die Linken blöd sind. Die Oder die Ausländer, Schäferhund-Chroniken die oder Täter, was? Und womöglich. natürlich gibt es ja da auf der anderen Seite vom Haus so ein Graffito, wo drauf steht, irgendwas mit Neoliberalismus und dort so ein Zeug. Also es ist wirklich von vorne bis hinten. Also es ist zum Fremdschämen. Es ist total ätzend und wir haben da Geld, öffentliches Geld ist in diese Kacke reingeflogen. Also Ich glaube sogar, wir hatten uns das damals schon angeschaut, als dieser Film irgendwie gerade rausgekommen ist, wegen diesen ganzen Logos halt, die da auch mit schon dabei waren. Und gestern habe ich den jetzt halt zum ersten Mal mir mal angetan, weil er irgendwie jetzt noch eine Woche bei Amazon Prime enthalten ist und ich da auf jeden Fall kein Geld für ausgeben will. Ja. Das Graffiti wird bestimmt echt. Ehrlich. Ja, ey, es ist grauenvoll. Es ist wirklich grauenvoll. Aber das sind die Guten natürlich. Das sind die guten Leute. Irgendwelche Kommunismus-Sympathisanten. Voll witzig. Ja, vor allem jetzt mit dem Gulag war witzig. Ziemlich witzig, na gut. The Courageous Follower Standing Up to and for Our Leaders war ein Buch, was mir ziemlich gut gefallen hat, weil das Buch geht natürlich auf autoritäre Führung ein und was passiert, wenn eine Organisation eben kein Feedback mehr annimmt von den Leuten, die untergestellt sind innerhalb einer Organisation, was mit der Organisation passieren kann. Und das Buch gibt einem halt eine Anleitung, wie man effektiver innerhalb der Organisation, wo man denn aktiv ist, auf den Obermufti Einfluss haben kann. Und das sozusagen, ja, dass man den Follower-Begriff nicht unbedingt negativ sieht. Also ich habe das auch auf Twitter gepostet und viele haben dann gesagt, ah, wir brauchen jetzt keinen Führer oder sowas. Und das Ding ist, ja, aber du hast ja trotzdem immer irgendjemanden, der jetzt der Fürsprecher deiner Bewegung ist oder deiner Organisation oder dein Chef oder deiner NGO oder Politikern, die du beeinflussen möchtest. Und das Buch ist eine sehr gute, allgemein gehaltene Anleitung, wie du als Individuum eben mehr Effekt haben kannst in dem, was du tust und mehr Einfluss, dadurch, dass du halt ein courageous Follower wirst, also einer, der mit Mut rangeht. Und das Buch hat mir sehr gefallen. Der Ira Chalev, der hat noch ein weiteres Buch geschrieben, das fand ich mega langweilig. Da war das da deutlich besser. Aber ja, also ziemlich gutes Buch, also meine Empfehlung. Ist das so, wie man Fanboys züchtet oder so? Nein, nicht wie man Fanboys züchtet, sondern wie du sozusagen, wenn du in einer größeren Organisation, wie einer Partei zum Beispiel aktiv bist, wie du einen besseren Effekt innerhalb der Partei hinterlassen kannst, dass von oben auch das passiert, was du möchtest und was halt dem Sinn der Partei eben entspricht. Also, ja, Ja, also und schwierig, sicher. Ja, gute Aufgabe. So eine Institution von innen zu beeinflussen oder von unten eben. Das ist ja schon ja. schwierig. Ja, gut. Delusion and Mass Delusion, Juiced A.M. Merlu. Das war ein Psychiater, Psychologe, der auch von den Nazis gefangen worden ist, der zum Glück noch freigekommen ist, der dann eben die Nazi-Zeit aufgearbeitet hat mit Delusions und Mass Delusions, also dass sozusagen ganze Nationen eben Illusionen verfallen können. Und das Buch ist eine sehr gute Aufdröselung, die aus einem psychologischen, psychiatrischen kommt und dann aber mehr ins Allgemeine reingeht und sogar so weit geht, dass auch die westliche Zivilisation in ihrer Kultur kritisiert wird oder der Unterschied herausgestellt wird zwischen eben asiatischen Kulturen oder indischen Kulturen und der westlichen Kultur und wie das halt abläuft, dass halt man Illusionen verfällt und wie viele Leute Illusionen verfallen können. Ein sehr interessantes Buch, also mir hat es sehr gefallen. Und das erste Mal veröffentlicht 1949. Also, dass das Buch immer noch zirkuliert und dass du es auf Audible finden kannst, das spricht dann schon für sich, wenn ein Buch 70 Jahre lang sich hält und es immer noch wieder weiterverarbeitet wird und angepriesen wird. Also, ja. Ja, heute ist die Forschung weiter. Ne, ist alles nur Verschwörungstheorie. Aber es ist schon Gar ein nicht. unterbelichtetes Alles Thema, oder? Individualisten. Außer die AfD-Wähler natürlich. Die sind ganz schlimm. Kollektivisten. Kommunisten quasi. Ah, wo ich gerade dabei bin. Jetzt haben wir zappt das Medienmagazin. Was wollen die denn von uns? Passt genau. Zusammen. Wollt ihr eure Psyche an die Wand fahren? Illusion or Mars Illusion? Fragt uns hier der. Ich habe schon mal vergessen, wie er heißt. Aber ehemalige Moderator von Heute Plus. Das war ja so ein. Sub L. Philipp wahrscheinlich. Das war ja so ein Nachrichtenformat mit ganz, ganz viel Haltung. Also sehr progressiv. Deswegen auch das Plus. Das kennt man ja immer so: Atheismus Plus und so, Heute Plus. Ja, und hier geht es um Aktivisten. Influencer-Aktivismus und wie schlimm das ist für diese Leute, weil ihr glaubt es gar nicht, ihr macht Dinge im Internet, Aktivismus, und nicht alle Leute finden es gut. Ich weiß, es ist ein Schock. Es ist ein Riesenschock und das ist auch ja, es ist ganz, ganz belastend, weil noch so ein Ding, dieser Aktivismus von euch, der ändert die Welt nicht. Ihr macht den einfach und es passiert nichts. Ist das nicht schlimm? Dabei schulden euch doch die Leute, dass euer Aktivismus auch eine Veränderung bringt, oder? Das sind die euch doch schuldig. Steht doch so im guten Aktivismusgesetz oder so. Also, das ist ja auch schon wieder ein sehr merkwürdiger Beitrag, würde ich damit nur sagen, von Zap, das Medienmagazin. Ja, das ist nämlich halt der Tenor davon. Und wen haben sie hier? Eine, die ich nicht kannte, die aber eine Moderatorin von Dieb und Deutlich ist. Die ehemalige Fitness-Influencerin. Ich meine, Dieb und Deutlich ist ja so Boulevard-Siffe von Funk oder so. Und da, wo da irgendwelche ja, Schicksale irgendwie gezeigt werden von irgendwelchen Leuten, so, wo ich mir auch wieder denke, das hat doch mit, also Bildung oder so ist das ja nicht, ne? Das ist irgendwie Nabelschau halt, was da betrieben wird. Dieb und Deutlich. Ja, wie wir hier schon sehen, die Leute waren ganz frech zu ihr, die haben gesagt, du bist so depressiv zum Arbeiten, aber Urlaub machen geht, oder wie? Oha. Wie abwegig, ne? Mann, man braucht doch Urlaub nicht zu erholen. Klar. Oder wie? Ja, und das sollen sich die Leute dann verkneifen, oder was? Nach Digital Services Act muss das alles gelöscht werden. Ist mir klar, ich bitte dich. Böse Hass-Sprüche da. Nein, ja, Quatsch. Ich meine, wenn du das halt nicht aushältst, wenn sich Leute darüber aufregen, dass du Urlaub machst, dann darfst du das halt nicht posten. Dann genieß halt deinen Urlaub und fertig. Ja, und Zapp meint jetzt, sie müssen geschützt werden, die Leute, ja? Ja, es sind halt diese schlimmen Sachen hier, ne? Dass die Leute ihre Depressionen nicht entsprechend würdigen, sondern irgendwie meinen, dass es Luxusprobleme sind, die sie hat. Beleidigt das schon. Ja, das hier ist irgendwie ein Arzt und ja, Corona-Impfung und so. Gut, dass du das dazu sagst. Und die Dame hier war irgendwie Joko und Klaas Pflegefrau irgendwie. Also, die hatten ja irgendwie so ein Ding, wo sie irgendwie ein paar Stunden Pflegealltag irgendwie gezeigt haben. Und die war wohl die Protagonistin von dem Ganzen. Ja, mit dem Girlboss-Ding da in der Ecke. Ja, aber trotzdem PTSD, ne? Naja, das Problem ist halt eben, es ändert sich halt nichts. Und scheinbar sind wir doch dazu verpflichtet, dass wir jetzt was ändern, weil die Leute machen ja Aktivismus. Ne? Also das kann nicht einfach so sein, dass wir dann da nicht, ja, nicht die, dass sich die ganze Gesellschaft nicht ändert. Ne? Weil was sollen die Leute denn machen? Sich selber irgendwie ändern oder so? Das geht doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Da müssen wir uns so alle ändern. Also, hallo, sind wir denen noch schuldig? Ja, also ganz komisch. Ja, und ich meine, Zeug irgendwie, Gesundheitskram und so, dass es da halt extreme Meinungen gibt. zu diesen Sachen, das sollte euch eigentlich auch klar sein, Veganismus und so ein Zeug. Das ist nun mal so. Die Leute haben da extreme Meinungen dazu und das werdet ihr auch nicht verändern. Im Kapitalismus nachhaltigen Konsum zu promoten, ist nicht möglich. Die ganz wichtigen Themen wieder angefasst. Oh Mann. Denn eigentlich ist das dann ja paradox, was sie da mit ihrer Werbung machen. Ich glaube, so eine 100% perfekte Lösung wird es nicht geben. Im Kapitalismus nachhaltigen Konsum zu promoten, ist nicht möglich. Es gibt keinen nachhaltigen Konsum. Wenn ich sage, kauft etwas, dann ist es nicht nachhaltig. Ich versuche das so gut es geht. Kauft Ich selber etwas, habe das ist nicht R2-Kooperation. nachhaltig. Was? Kaufen an sich ist schon nicht nachhaltig. Das ist schon schlecht. Ach, der Herr ist nicht nur Arzt, sondern auch Ökonomieprofessor anscheinend. Wichtig ist, dass du dir bei alltäglichen Interaktionen und deinem Leben, dass du Schuldgefühle hast. Wenn du Sachen kaufst, ist das falsch. Das ist böse. Jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, begehst du Sünde. Das ist wichtig. Genau, und Weil mit sowas wie Investitionsausgaben gibt es ja gar nicht. Das ist auch eine Verschwörungstheorie. Gibt nur Konsum. Ja, und hier geht es jetzt halt um irgendwelche Kooperationen und wie schwierig das ist, die zu machen, wo ich mir auch wieder so denke, ja, und das muss aber so sein, oder wie? Also diese Leute haben ja ein Anrecht darauf, auch bezahlt zu werden für ihre Instagram-Scheiße, oder wie? Ja, rufen die bei der Agentur an und sagen, hast du noch eine Kooperation für mich für Montag oder so? Ich war doch bei der Shoyuka so, ich gehört. Ja, die ist ja auch quasi Dann leiern die prämiert worden dann für die richtige Meinung und in. Aktivismus. Genau, dann kriegt es auch Kooperation, ist ja klar. Kooperation. Ja, aber wir haben ja gerade von dem Mann gehört, dass es zu schwierig ist. Und er sagt ja auch, dass er das nur einmal gemacht hat und es irgendwie blöd war. Ja, aber auch da wieder denke ich mir so, ja, das ist alles schön und gut und dass ihr euch darüber solche Muss Gedanken eben im macht. Stream dauernd von einem blöden Aber Punkt reden, ne? es gibt halt auch kein Gesetz, was irgendwie sagt, jeder Idiot, der die richtige Meinung hat, hat ein Recht darauf, irgendwie von seinem Aktivismus auch zu leben und nichts anderes nebenbei zu machen oder so. Sorry. Also, und ja, ich weiß, in eurem linken Gehirn, da ist das natürlich alles ungerecht, weil der böse Kapitalist macht ja auch Geld mit diesen bösen Sachen, die der macht. Und wenn wir gute Sachen machen, müssen wir doch auch Geld damit machen können. Oder wie eure Denke da auch immer ist. Aber so funktioniert das halt nicht. Und wir brauchen auch keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der die Leute dann dafür bezahlt, für ihre Meinung. Das brauchen wir auch nicht. Weil das ist natürlich hier so ein bisschen wahrscheinlich das, worauf man hier hinaus will. Na, aber es ist doch gut, so ich bin hier der freie Redakteur beim ZAP und ich mache doch so qualitativ hochwertige Dinge hier und wenigstens wird das öffentlich finanziert. Dann brauche ich keine Kooperation machen. Man kann dort switchen ohne Kooperationen oder so, was Man kann ich auch weiß. Weltraumaffen machen mit fast 500 Folgen ohne Kooperation. Muss ja kein Werbegeld annehmen. Ja, Also. eben. Fuck off Und Corporation. ohne Fördergelder, ja? Hallo? Ja, aber man kann das halt nicht Vollzeit machen. Und scheinbar meinen diese Leute, dass sie da ein Recht drauf hätten. Ja, man kann das Vollzeit machen, aber dann ist es Privatvergnügen. Das sind Außer beim so ein bisschen unsere Geisteswissenschaftler-Schwämme, oder? Das, Ich möchte viele nicht Leute käuflich sein. ja, Ja? hoffen, dass sie auch irgendwie unterkommen oder so, Dann aber muss das halt dein ist schwierig da. Freizeitspaß bleiben, Junge. Und so Ja, ist dafür das halt studiert man das auch. ja nicht, ne? Aber auf der anderen Seite kriegen sie halt Zustände und rufen die Meldestelle, wenn irgendwelche Leute in ihrer Freizeit sich politisch äußern zu irgendwelchen Sachen. Na, das ist alles gefährlich, das muss auf irgendeine Liste. Und hier sitzen die Leute und sagen, ja, aber ich mache doch feministischen Aktivismus. Oh, das kann doch nicht sein, dass ich den A nicht bezahlt kriege und B, die Leute mir schreiben, ich hätte, das wäre gar nicht so oder ich wäre blöd. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Ja, ich meine, wenn jetzt auch Produkte empfiehlt, dann muss man vielleicht auch nicht so ein schlechtes Gewissen bei haben, weil die Leute müssen ja eh irgendwas konsumieren. Also wenn man jetzt Lebensmittel macht oder so, ja, dann konsumieren sie eben D statt anderen Lebensmitteln. Wo ist Wenn jetzt das ich Problem überhaupt? losgelöst wäre von finanziellen. Mal Ne? die ganze Zeit total gut drauf sein. Ey, da kriege ich echt Herzrasen bei dem Gedanken. Ich glaube, mir würde Instagram und Social Media generell viel mehr Spaß machen, wenn ich losgelöst wäre von dem finanziellen Aspekt und einfach Aktivismus machen könnte, ohne zu wissen, ich Hätte muss aber gesagt. Werbung posten. Du musst Aber keine die Werbung bösen, bösen, posten. bösen, Ich wer glaube, auch immer, hindern ihn irgendwelche. daran. Die halten ihn körperlich zurück, dass er dafür Geld nehmen muss. Ja, vor allem, es gibt doch für jede politische Richtung auch Firmen, die speziell mit der politischen Richtung auch ihr Geld verdienen, wo du dann, wenn du dich einfach nur ein bisschen anstrengst, dann auch Werbung machen kannst für Sachen, die deinem Aktivismus entsprechen. Vor allem also, gab es mal diese Regel, dass eigentlich eine redaktionelle Arbeit von einer Anzeigenschaltung getrennt sein muss, dass das zwei verschiedene Departments sein müssen, die sich nicht gegenseitig absprechen. Ja, gab es mal. Jetzt gibt es Native Advertising. Boah, das war aber nur noch irgendwo eine kleine Zeile stehen. Bezahlter Inhalt, Native Advertising, editorieller Content oder irgendwie. Ja, vielleicht sollte man da mal wieder hin zurückfinden. Ja. Ich muss darauf angewiesen sein, WerbepartnerInnen zu haben, mit denen ich zusammenarbeite. Zwar verdienen alle damit gutes Geld, muss man sagen, aber für Franzi ist auch eine Sache echt wichtig. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass diese Sinfluencer-Activities, die wir durchziehen, wesentlich weniger frequentiert werden als die von Influencern, die Mode machen, Beauty oder sonst irgendwas anderes. Also Nein. Wir verdienen uns nicht diese goldene Nase, so wie immer alle denken. Ja. Weil eben ernsthafter Content nicht ganz so konsumiert wird, wie eben dieses leichte und einfach zu verarbeitende Schönheitsgedöns. Das ist einfach eine andere Liga. Ja, so, aber wenn dich das stört, dann, weißt du, dann mach doch einen Zweitkanal auf, wo du genau das machst, was einfacher zu schalten ist. Also sorry. Das machen auch mehr Leute, die Konkurrenz ist ja nicht unbedingt kleiner einfach. Das ist so, ich mache Content und ich habe eine Nische und ich beschwere mich darüber, dass die Nische so ist. Du verbesserst die Welt nicht, Ebel. Du musst doch die Welt verbessern und wenn du die Welt verbesserst, hast du doch wohl ein Recht in der Demokratie darauf, dass das die Leute auch geil finden, gegenseitig ausschließen. Mit Füßen liegen und eben dich mit Geld bewerfen. Sonst ist es doch keine Demokratie mehr, Ebel, hallo? Das ist schlimm. Den einen zwingen die Leute dazu, dass er Geld annimmt für seinen Aktivismus und die Dame hindern irgendwelche Leute daran, dass sie sich die Fingernägel lackiert vor der Kamera. Also echt grausam. Frust, da tun sich Menschen. Abgründe auf. Die haben Frust. Oh. All diese Dinge, die können zu echtem Frust führen. Franzi. Oh, ich echt, weine. Ich kann nicht. Lust, ihr könnt mich nicht sehen, aber ich weine gerade. Ich weine ganz doll. Boah. Ja, sie hat da schon die nächste Stufe erreicht. Sie hat quasi resigniert. Sie hat nämlich wirklich viel gemacht. Oh. Sie hat ein Buch über die Pflege geschrieben. Sie hat bei zahllosen Reportagen und Dokumentationen mitgemacht. Sie hat sogar stellvertretend für Joko und Klaas den Deutschen Fernsehpreis für ihre lange Nacht der Pflege entgegengenommen. Und immer wieder warnt sie vor dem Pflegekollaps, der in ihren Augen schon längst da ist. Ja. Da ist er auch und ist ja auch schön, dass sie sich darum kümmert, aber wo ist er? Also die hat mehrere Preise bekommen, die hat mehrere bezahlte Engagements, unter anderem vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitgemacht. Ich warte auf das Problem. Na, das Problem ist, dass wir ihr schulden, dass sich jetzt die ganze Gesellschaft verändert, aber es tut sich einfach nicht. Ach, ich dachte, es geht darum, dass sie mehr Geld bekommt, so wie ich das gerade gehört habe, weil nur irgendwelche Beauty-Influencer ganz viel bekommen. Aber gefühlt meint sie, hat sich nicht wirklich was geändert. Und das macht sie auf Dauer wirklich müde. Ja, da haben wir sie wieder. Die progressive Erschöpfung. Genau. Wir haben doch gesagt, der Planet stirbt. Warum baut ihr keine Gulags für die bösen Menschen? Ich bin so müde. Die Ohnmacht. Genau, Gulags und alle Pflegepersonen rein, dann ist die Pflege gerettet. Kampf gegen Windmühlen. Ich brauche Ergebnisse. Und das sehe ich nicht. Und sicherlich habe ich was bewirkt. Das muss ich mir immer wieder einreden, dass das was getan hat mit den Leuten. Dass das Buch nicht umsonst war, dass meine Zeit nicht umsonst war, dass meine mentale Gesundheit nicht verschwendet wurde. Aber ich sehe es nicht. Natürlich sollte sich jeder im Klaren darüber sein, dass sich die Welt und die Gesellschaft nicht auf einmal von Grund auf den Kopf stellt. Also ich kriege irgendwie wieder gemischte Signale hier. Das ist wieder dieses... Ich sag das mal, damit mich keiner kritisieren kann, aber eigentlich will ich schon das Gegenteil, oder wie? Weil das ist doch genau der Tenor von deinem Beitrag. Das, was du hier sagst, was ja keiner sagt, ist doch genau der Tenor von deinem scheiß Beitrag. Wir sind so frustriert, weil es einfach nicht passiert. Aber wir haben auch Aktivismus gemacht und ihr schuldet uns doch jetzt, dass sich alles ändert. nur weil sich mal vielleicht 1 Million Menschen dein Video angeguckt haben. Aber trotzdem merke ich in allen Gesprächen, es ist unfassbar schwer auszuhalten, wenn Fakten, die gesichert sind, von Menschen einfach ausgeblendet werden. Ja, und das ist das Tollste überhaupt. Jetzt nenn mal welche, damit man da mal drüber sprechen kann, ob das wirklich so ist, dass das Fakten sind, die da ausgeblendet werden. Nee. Oder ist es vielleicht einfach nur euer Aktivismus, halt, den ihr gerne als Fakten verstanden haben wollt, die man aber auch anders sehen kann? Ja, weil jeder Aktivismus hat ja auch seine Ideologie. Innerhalb dieser Ideologie gibt es dann auch einen ganzen Faktenkatalog, den man kennen sollte, wenn man sozusagen sich in die Ideologie reinarbeitet, aber der halt für Außenstehende relativ mau wirkt oder uninteressant, weil sie eben nicht in die Ideologie reingekauft haben. Ja, also und dann vor allen Dingen, das ist ja dieses ganze, klar, der eine ist Arzt und der setzt sich natürlich hin und sagt so, ja, ich bin hier Arzt und jetzt Corona, mach doch mal alles zu hier, Verbreitung von Dings, mein Arzt hier, Ding geht weiter, ne? Ich bin weiter Arzt, so, andere Leute müssen ihre Geschäfte öffnen oder irgendwas, ja, merke ich ja nicht, ich bin ja Arzt, ne? Also bei mir ist ja alles tutti und dann sagen mir die Leute bei Instagram oder so, dass ich ein Arsch wäre, wie kommt das denn? Das ist halt dieses Problem. Es ist halt nicht so, diese Sachen sind halt nicht schwarz und weiß. Und wenn ihr euch hinstellt und sagt, hier ist ein Missstand, dann gibt es trotzdem noch eine Debatte über tausende von Dingen, die ihr euch noch gar nicht ausmalen könnt, die andere Leute euch da noch sagen können, die da noch mit reinspielen, die man auch noch irgendwie berücksichtigen muss. Und die halt darüber hinausgehen von irgendwie, ja, klatscht doch einfach die Wirtschaft an die Wand und bezahle den Pflegekräften das Dreifache oder so. Ist doch egal, wenn die endlich richtig bezahlt, weil es doch ein wichtiger Beruf oder tralala. Na, also es sind halt Trade-offs. Es gibt Unterschiede. Ne? Die Leute entscheiden sich halt für Dinge. Wenn man sich für was entscheidet, entscheidet man sich gegen andere Dinge. Und es ist alles so ein komplexes System, wo halt eben ihr super tollen, schlauen Kommunisten euch nicht hinstellen könnt und sagt, ja, aber mein 5-Jahres-Plan, der würde doch alle Probleme lösen. Ne? Und das ist genau diese Scheiße, die ihr mal in euren Kopf reinkriegen müsst, dass das halt so nicht funktioniert. Aber da sitzt ihr halt mit eurem beschränkten Sichtfeld und sagt euch, oh, es ist so frustrierend, die Leute erkennen es einfach nicht an, dass alle Probleme ganz einfach sind, man muss nur das tun, was wir euch sagen, la la la la la. Nee, so ist es halt leider nicht. Ja, dass sie selber glauben, aber dann eben auch an andere Leute, die da irgendwie was vorbeten, was vielleicht auch nicht unbedingt funktioniert, das zu überprüfen, ist ja auch nicht jeder in der Lage. Ne? Es ist halt auch einfach so unglaublich kompliziert, dass man einfach nicht alles wissen kann. Das ist ja gerade das Problem mit diesen neuen Ideologien. Du kannst es halt nicht planen, alles. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, mit dem Gedanken leben zu müssen, und immer einen Prozentsatz der Menschen nicht zu erreichen, egal wie rational, faktisch richtig irgendwas ist, ist ja, aber warte, halt, einen gewissen Grad an Menschen nicht zu erreichen. Wisst ihr, er beschwert sich gerade darüber, dass es nicht totalitär ist, was er macht. Ja, er erreicht total viele, aber es reicht dann noch nicht. Oder? Er will alle erreichen und alle müssen ja sagen. Das ist totalitäres Gedankentum. Ja, alle müssen da mitziehen, weil die wissen ja genau, wie es läuft, ne? Und das ist halt auch so das Ding, es ist Corona-Pandemie und unser Arzt stellt sich halt hin und sagt, naja, was habe ich jetzt für andere Dinge, hier Menschenleben retten, andere Sachen sind für mich ja egal, ja für dich, aber andere Leute haben auch andere Sachen noch, um die sie sich kümmern müssen, dass die Kinder was lernen, dass die Geschäfte nicht alle pleite gehen, lauter Sachen, und das wird ja alles gar nicht in den Kopf, ne? Für deine, bis zu deiner Nasenspitze reicht das alles nicht. Ja, es ist aber auch ein bisschen weltfremd, weil in gar keinem Thema und bei nichts sind die Leute alle einer Meinung oder so. Das stimmt ja eben einfach nicht. Das ist eben alles nicht erreichbar. Tja, auch lustig ist der Kontrast, die Pflegerin, die sich über das Pflegedefizit beschwert, und der Arzt, dem ist die Pflege anscheinend egal. Böse Zungen behaupten, Ärzte kriegen das gar nicht mit. Ich komme mit Machtlosigkeit nicht gut klar und ich glaube, es geht vielen so. Und deswegen Machtlosigkeit, ja. Ich kann einfach nicht darüber bestimmen, dass die Leute jetzt diese eine Meinung zu haben. Da komme ich nicht gut mit klar. Oder was? Er ist total machtlos. Keiner hört ihm zu. Er sitzt ja nicht im öffentlichen Rundfunk und wird gerade interviewt. Ganz schlimm. Ja, und er hat doch seine Patienten. Er wird quasi unterdrückt. Ja. Schnüff. Ja, aber die anderen Leute, die da nichts gegen machen können, dass sein Ding zur letzten Wahrheit erhoben wird, die sollen aber die Schnauze halten und sich nicht aufregen, ne? Und sich machtlos fühlen oder so. Ja, es ist ja auch ein bisschen ein Problem, dass es viele von denen gibt. Wenn jetzt nur einer da wäre, der sagen würde, ich bin euer Führer oder so, da würde vielleicht noch Leute zustimmen. Aber es gibt ja auch Leute, die selber Führer sein möchten und dann eine andere Meinung sehen. Also, das ist der einzige Weg, wie dieser Scheiß überhaupt funktioniert, dass die Leute alle meinen, ja, ich habe doch die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn das einfach alles so laufen würde, wie ich das mache, meine, dann wäre doch alles top. Also von daher kann man das doch alles machen. Muss man doch nicht die Leute einfach fragen, die sind doch eh zu doof. Ja. Schalten wir ja auch oft ab. Deswegen mögen wir diesen kurzweiligen Content. Deswegen mögen wir auch lieber furzende Ziegen als aktivistischen Content. Deswegen mögen wir lieber furzende Ziegen als aktivistischen Content. Was ist das? Was meint er damit? Ist das ja, ein so witzig sein. Was Antisemitisches? Muslimfeindlichkeit, meinst du? Oder so. Vergessen wir den Ukraine-Krieg nach 2 Monaten wieder, weil wir uns nicht dauerhaft mit Dingen beschäftigen können, die uns belasten. Und als Journalist sehe ich natürlich ja, auch, wo Dinge schief. 2 Monate? Ist ja erst 2 Monate her? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ja, doch, da alle haben sie ne? vergessen. Ne? Dann sag doch mal die eine Meinung, die man zum Ukraine-Krieg zu haben hat. Die alle Dinge unter einen Hut bringt und keinen Widerspruch produziert. Und, da wäre ich jetzt auch gespannt. Ja. Also. Ich kann dir sogar sagen, weil da haben wir ja schon Gerichtsurteile zu. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von russischer Seite. Anders darf man das nicht bezeichnen, sonst kriegt man eine Abmahnung. Also das ist die eindeutige Wahrheit, die wir in Deutschland etabliert haben. Ja, aber da geht es ja auch nicht um sämtliche Details. Ne, also ja, ist ja nicht das so ist ja das, was ich meine. Mit den ganzen Details dann, was das dann alles an Auswirkungen dann hat und so. Also das ist ja jetzt nur ein großer Aspekt, aber die ganzen... Also, dass der Ukraine-Krieg erst seit 2 Monaten geht, ist mir auf jeden Fall neu. Mind blown. Tief laufen, ja, wo Sachen nicht richtig sind, wo Fakten falsch dargestellt werden, wo falschen Fakten falsch dargestellt werden. Ja, das ist ein großes Problem. Deswegen kriege ich auch immer Haarausfall, weil wenn ich mir einen Sub-Beitrag angucke. Ja, Journalist. Finde ich nämlich auch ganz furchtbar. Und dass diese Diskussionen ins Kraut schießen. Wo Diskussionen ins Kraut schießen und da möchte ich dann aufklären und das macht mich wahnsinnig, wenn ich dann merke, dass manche Menschen Fakten einfach ausblenden. Ja, deswegen kann ich mir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr angucken. Das ist genau der Grund. Ja, die sollen es eigentlich besser wissen, also zumindest so nach Recherche und so weiter, kann ja eben bei anderen Menschen durchaus mal sein, dass sie auch nicht alles wissen. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein mit Menschen, oder? Ja, das ist ja gerade das Ding, die sehen es halt einfach nicht. Und ausblenden. Die sind halt wirklich der Meinung, dass sie die Welt komplett verstanden haben, die anderen einfach irgendwelche Schafe sind. Und das ist ja so unglaublich witzig. Du hast auch das Recht, den Ukraine-Konflikt komplett auszublenden, wenn du das machen möchtest. Du musst dazu nicht informiert sein und du musst dazu keine Meinung haben. Das ist vollkommen in Ordnung, zu sagen, Thema XY interessiert mich nicht. Genau, also, ich exportiere einfach weiterhin alle Güter nach Russland. Und kauf russischen Kaviar und alles. Man kann es einfach ausblenden. Naja, ich glaube, Ebel meint ja jetzt den 0815 Menschen. Ja, im Alltag, ja, obwohl. Den meint der Arzt ja wahrscheinlich auch. Ich denke mal, es wird genau vielen Leuten so gehen, dass sie auch russische Bekannte, die einen Bekanntenkreis haben. Man kriegt das schon irgendwie mit, ne? Also, selbst wenn man gar keine Nachrichten irgendwie hört. Ja, praktisches Ausblenden ist vielleicht schwierig, aber man kann das natürlich so ein bisschen aus dem Bewusstsein schießen, ne? Mit dem viel zu viel Fußball gucken oder so. Und bei der nächsten Steuererklärung freut man sich und blendet es einfach aus. Ja, auf jeden Fall. Hier in dieser ganzen Geschichte wird nicht ein Faktum irgendwie dargestellt, was die Leute dann ausblenden. Also das ist alles so auf so einer Ebene wieder gehalten, wo jeder dann zustimmen kann, weil es halt alles nicht definiert ist. Na, jeder denkt sich halt in seinem Kopf das, was er halt meint, und dann ergibt das halt alles Sinn. Aber wenn er jetzt hier irgendwie mal eine konkrete Sache sagen würde, auch bei diesem ganzen Corona-Ding oder so, Masken oder diese Impfung oder was auch immer. Aber nee, es wird einfach nur, ja, ich mache hier meinen Aktivismus und Leute sind blöd zu mir und das ist so blöd, die blenden einfach Fakten aus. Das blenden die einfach aus. Ja, bei solchen Sachen haben natürlich eher die ausgeblendet, ja. Eher die Öffentlich-Rechtlichen und so. Vieles ausgeblendet. So, einfach nicht interessieren, weil sie nicht in ihre Ideologie, in ihr Weltbild oder in ihre Überzeugung passen. Ja. Information Bias ist auch ein Punkt, aber der ist auch nicht so schlimm verbreitet jetzt, weiß ich nicht. Die Leute können normal urteilen. Ja, das sind diese Menschen, die wir hier wieder nur über sich selber reden. Na, das passt doch eins zu eins auf diesen ganzen Quatsch, den wir da kriegen. Ja, schon, ja. Und die wollten das ja auch nicht wahrhaben. Ne? Also, ich meine, auch bei diesem ganzen, die haben sich ja einmal komplett gedreht in der Ansicht für den Corona-Kram. Und es ist ja auch alles nicht so offensichtlich gewesen. Ne? Und auch von der anderen Seite muss ich das halt sagen, wer sich da hinstellt und halt meint, wir wissen es alles von vornherein, wie das alles einzuordnen ist. Nee, sorry. Also, und ja, aber die sehen es halt auch, ihr seid doch genauso stur und steht da irgendwie rum und seid nur, oh, wir sind zu müde, weil die Leute es einfach nicht einsehen wollen. Diese Gemeinen, die immer maximal bösartig sind, ne? Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Man kann natürlich die Frage stellen, na und, oh, ihr macht den Job doch freiwillig, dann hört doch einfach auf, wenn das euch zu viel ist. Und heult mir hier bitte nicht die Timeline voll. Ja, so einfach finde ich das nicht. Ich habe ja, es ist ja Fluch und Segen, also ich liebe ja viele Teile des Jobs auch. Und es hat ja einen Grund, warum ich das mache. Ich finde, dass wir uns da mehr auf Systemkritik äußern, also auf Systemkritik konzentrieren sollten, als auf einzelne Menschen und denen einfach... Ja, euer öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir sollten mehr Systemkritik betreiben. Auch gute Ansage. Der erzählt halt einfach nur, blende mich als Mensch aus und glaube bitte an meine Ideologie. Das ist alles, was er gerade gesagt hat. Ah, ideologische Besessenheit ist was Schlimmes. Ja, und bezahlt schon weiter euren Rundfunkbeitrag, damit wir hier Systemkritik machen können. Er bezeichnet es ja auch als seinen Job. Also er wird ja dafür bezahlt, dass er seine Ideologie nicht zu Ende denken kann. Und du kannst jede Ideologie zu Ende denken. Und dann siehst du, dass es halt nicht organisch ist, sondern halt ein Gebilde aus Memes, was in der Luft rumfliegt, wie eine Wolke, was deine Ideologie erschafft. Aber du kannst aus einer Ideologie auch rausdenken. Und wenn du halt dann dafür bezahlt wirst, die Ideologie weiterzutragen, dann wirst du halt auch nicht das Ende von deiner Ideologie mitbekommen, dass du das mal zu Ende und fertig denkst. Und das ist halt irgendwo schade, weil schon allein das, was wir in den Medien immer sehen, ist ja oftmals eine verzerrte Darstellung der Realität, damit du eben Aufmerksamkeit bekommst, die aber so in der Realität oftmals nicht stattfindet. Also wir haben einen Negativitätsbias in den Medien. Und dann stehst du da und hast deine Ideologie und es ist alles verzerrt, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Und du wunderst dich, warum die Leute nicht mit auf deinen Zug aufspringen. Das ist alles so. Ich habe die Wahrheit gefunden. Ja, so wie hier eben. Ne? Das wird ein Problem dargestellt, das gar keins ist oder so. Ich habe jedenfalls nicht ganz verstanden, was jetzt so schlimm sein soll, wenn man mal eben nicht so viele Zuschauer hat oder keine Kooperation bekommt. Der Puh ist eben... Aber die Leute sind Aktivisten für die gute Sache. Naja, das ist ja schlimm, ja, weil wir doch da gar nicht eine gute Sache kriegen. Und aber da habe ich noch kein Recht drauf. Die leugnen das einfach, dass die hier die Wahrheit haben. Das ist doch schlimm, Mamon. Einfach zu sagen, es ist eigentlich eure Verantwortung, dass ihr einen Burnout habt. Also ihr könnt ja einfach aufhören. Das ist sehr übervereinfacht dargestellt. Und es shiftet für mich die komplette Verantwortung auf die Person, die betroffen ist. Und warte, vor allem mit Burnout. Burnout, A, hast du die Aufgabe, dich um deine eigene psychische Gesundheit zu kümmern. Und B, wenn ihr einen Burnout habt oder davon redet und aber nicht in Behandlung seid von tatsächlich richtigen Ärzten, dann bist du einfach nur ein Narzisst, der da darauf larbt, sowas Ähnliches wie eine echte Krankheit zu haben. Und wenn du da hockst und wenn der Typ nicht mal in der Klinik war wegen einem Burnout, dann glaube ich ihm das nicht. Dann ist es einfach nur larpen und zu tun, als ob man tatsächlich mal krank gewesen wäre und hat nichts mit der Realität zu tun. Nimmt man dann ein schweres Wort wie Burnout, was eine schwere Diagnose sein kann, und tut so, als ob man darunter leiden würde. Ich kenne einen Unternehmer, der hat einen zweistelligen Millionenumsatz, der war 2 Jahre lang in der Klinik wegen Burnout. Das ist Burnout, nicht, ich fühle mich angestrengt in meinem Aktivismus. Ich habe Burnout. Ja. Genau, Burnout, PTSD und diese ganzen anderen Sachen. Ja, das wird ja, ich meine, sagen wir es mal so, Leute, die wirklich an Burnout leiden, die freuen sich nicht darüber, dass sie Burnout haben. Die erzählen auch nicht jedem, dass sie Burnout haben. Die tragen das nicht wie eine Monstranz vor sich her und sagt, hier, beachtet mich, weil ich habe Burnout. Ich bin wichtig. Leute, die wirklich Burnout haben, die, die brauchen Hilfe. Das wissen sie auch. Ne? Und genauso viel mit vielen anderen psychischen Krankheitsbildern. Ne? Ich finde es auch ein bisschen seltsam, wenn ich ein paar Leute auf Partys kennenlerne und dann erzählen die mir erstmal, was die für psychische Krankheiten haben. Ich mache so, ja, guten Tag. Als Eisbrecher. Als Eisbrecher. Ja, ich meine, wie gesagt, ich stigmatisiere ja niemanden deswegen, ja, aber das wirklich so sich herzutragen und aggressiv so, ja, mein Name ist das, ich wohne in dieser Stadt und das sind meine geistigen Krankheiten. Das sind meine Krankheiten. Ja. Hä? Ja. Ja, ist auch wahr, ne, also man fragt sich dann halt auch echt, aber das ist heutzutage, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist interessant oder sollst du dann irgendwie direkt als besonders starker Mensch dann irgendwie gelten oder so oder keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ich meine, wenn irgendwie jemand sagt, hier, ich habe Epilepsie und deswegen hier Stroboskoplicht oder sowas, da habe ich Probleme mit, das ist ja noch was anderes. Aber mir kommt es halt immer so vor, als ob sich die Leute damit halt wirklich interessant machen wollen. Und ich meine, das ist Zynischeres geht eigentlich nicht mehr. Ja, ne? Mit dem Leiden anderer Leute, die wirklich betroffen sind, versuchen seinen eigenen Status irgendwie zu steigern. Naja. Ja, okay, den Rest brauchen wir uns auch nicht angucken. Als nächstes sagt dann hier die Krankenschwester, dass sie jetzt mehr Krankenschwester-Ding macht, anstatt TikTok, wo ich mir auch wieder denke, ja, ich meine, das ist ja auch besser. Das ist ja dein Job im Endeffekt. Und vor allen Dingen sich darüber aufzuregen, dass man Pflegekollaps hat, aber dann selber weniger in der Pflege arbeitet, um mehr Instagram oder weiß ich nicht was zu machen. Oh. Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, wenn die was daran ändern wollen, wie die Einkommenssituation ist, dann hätten sie, keine Ahnung, Festverträge mit Twitch aushandeln sollen oder Arbeitsverträge eben normal oder Angestellten-Sachen oder sowas, sowas gibt es nun mal leider nicht. Ne? Genau, alle Pflege, alles Pflegepersonal bekommt Festanstellungsanträge bei Twitch. Nein, die doch dann nicht. Dann verändert sich die Einnahmesituation fürs Pflegepersonal. Ja, drastisch. Also gerade bei den Themen Pflege, Krankenhaus, Gesundheitssystem, haben wir doch in den letzten Jahren gesehen, was man darauf geben kann, was die Leute sagen. Oh, wir müssen das System unbedingt verbessern. Ja, macht doch eh keiner. Ja, ich meine, im Endeffekt, sowohl das Geld, was man für das ganze Zeug braucht, fällt nicht vom Himmel und auch die Menschen fallen nicht vom Himmel. Und deswegen können sie das Geld, das wird halt nicht für die Ertüchtigung der Infrastrukturen für sinnvolle Dinge ausgegeben, aber für bestimmte andere Programme ist das Geld natürlich da. Ja, ich meine, in der Verwaltung, in Krankenhäusern werden die Posten und Pöstchen immer weiter ausgebaut. Ne, manche Krankenhäuser haben schon eine sehr interessante Quote von Verwaltungspersonal zu Pflegepersonal. Gut, die Securities zählen dann meistens noch dazu, aber es ist schon seltsam, wenn ein Krankenhaus fast genauso viel Personal in der Verwaltung wie in der Pflege hat, oder? Ja, braucht aber das. Wahrscheinlich notwendig. Natürlich brauchen die das. Ne? Ja, wegen der vielen Aufgaben, die haben. Ich weiß es nicht. Das liegt wahrscheinlich nur daran, dass es nicht genug Pflegepersonal auf dem Arbeitsmarkt gibt, aber ganz viel Büro. Personal, was man einstellen kann. Die würden bestimmt auch alle Pfleger einstellen, wenn es sie doch nur geben würde. Ja, bestimmt. Ja gut, kann ich jetzt nichts zu sagen. Menschen machen Medien ist hier ein Organ von Verdi, von deren Journalismusbereich. Ich habe schon mal vergessen, wie es heißt. Steht ja auch nicht bei. Und die haben sich hier Reichels News beobachtet. Auch schon mit einem schönen Foto, was so richtig zähneknirschend aussieht. So wie als würde er gleich die Hände heben und durch den Monitor hindurch jemanden erwürgen gehen oder so. Also das ist sehr gut ausgewählt. Hat bestimmt lange gedauert, das zu finden. Ja, also News heißt das Online-Portal des Medienunternehmers und Milliardärs Frank Gotthardt, mit dem seit Anfang Juli reichlich rechtspopulistische und reaktionäre Meinungsmache im Netz verbreitet wird. Also das Reaktionär ist genau einmal zu finden in diesem Text, nämlich hier in diesem Anleser. Also es wird mit keiner Silbe nochmal irgendwie ausgeführt, was das Reaktionäre daran sein soll. Und eigentlich ist Reaktionär so eine Art, ja, Nazi halt, ne? Und das bedeutet das ja im Endeffekt. Ja, wird halt aufgelistet, finde ich, dass das diese reaktionären Thesen Themenspektren Mischung aus Ampel, Schelte, Hetze, Minderheiten, Rassismus, Verharmlosung. Ja, wobei reaktionär ist aber auch zumindest mal einfach ein Ablehnen vom Status quo. Und die Gegenseite, die erzählt es ja oftmals gern als moralische Errungenschaft, die letzten Änderungen, wie zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz. Und reaktionär wäre eben, wenn wir das dann nicht gut finden. Also reaktionär muss nicht Nazi sein. Kann, muss aber nicht. Also. Falsche Vorwürfe gegen Aiwanger wegen Auschwitz-Flugblatt und der Super-GAU für die SZ. Die Redaktion von News witterte einen veritablen Medienskandal. Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie das wirklich meinen. Ne? Das muss Propaganda sein oder so. Ja, nur zur Erinnerung, das ist hier ein Journalist in einem Medium für Journalisten von einer von einer, na, wie heißt es? Ja, Gewerkschaft. Gewerkschaft, genau, der ja, der sowas schreibt. Ja. Denn so der Untertitel, Hubert Aiwanger will das Flugblatt nicht geschrieben haben. Der Schulterschluss mit dem Bundesvorsitzenden der Freien Wähler verwundert kaum. Ja, vielleicht, weil es gerechtfertigt ist, weil es selbst gerechtfertigt ist für neutrale Beobachter, die einfach nicht wollen, dass irgendwelche Leute mit medialen Kampagnen vernichtet werden, eventuell. Vollkommen egal, aus welchem politischen Lager die kommen. Ja, in anderen Fällen gab es vielleicht keinen Schulterschluss, aber das haben sie trotzdem zähneknirschend auch hingenommen, ne? Und nicht so ein Theater gemacht. Oh ja, die berüchtigte Rede auf der Erdinger Kundgebung, wo er gesagt hat, die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Diese Rede hat ja anscheinend auch den ehemaligen Lehrer, der den Namen, der ist ja bekannt mittlerweile, wer das war, der hat sich die Rede an den Kopf gehalten. So, jetzt muss ich was gegen den unternehmen, sonst geht's hier gleich los. Ne? Und dann noch dann hat Kompromat er, in der Schublade. Nachdem er das Material, also dieses Flugblatt, hat er wohl schon Spiegel, Bild, Fokus und verschiedenen anderen Medien angedient. Ich weiß jetzt nur vom Spiegel, weil ein Redakteur sich dazu geäußert hat und gesagt hat, so ja, ich habe das mal geprüft und ja, das hatte einfach keinen hinreichenden Anfangsverdacht. Deswegen war es für mich journalistisch nicht zu verwerten. Das liegt halt schon, ich weiß jetzt nicht, ob es ein paar Jahre her lag oder nur ein paar Monate, aber je mehr über diesen Fall bekannt wird, desto weniger kann man im Endeffekt verstehen, warum sich die Leute da so drüber aufregen. Außer sie kriegen wirklich nicht mit, was da passiert ist, jenseits von dem, was Böhmermann und solche Leute sagen oder andere Mediengestalten. Oder sie interessiert es einfach nicht und sie wollen einfach nur Stimmung machen. Und ich meine, warum machen sie dann den Aiwanger so an? Dann können sie doch einfach auch lügen. Wenn es denen nur darum geht, dann können sie sich doch einfach irgendwas ausdenken. Instrumentalisieren. Doch nicht auf dem Rücken von dem da austragen. Ja. Ja, muss ja ausgenutzt werden. Ich weiß nicht. Ja, aber mit dem Bayern-Wahlkampf hat es gar nichts zu tun. Ich glaube, das hat man mittlerweile festgestellt, oder? Oder hat Korrektiv das nicht gesagt? Das ist, okay. dass jeder Zusammenhang mit der Bayern-Wahl eine politische Kampagne wäre. Ja, spekulativ. Ja, okay. Die Instrumentalisierung der Politik von diesem Fall wäre das mit der Bayern-Wahl. Ja, das ist Instrumentalisierung, ja. Völlig abwegig. Sicherlich. Ja, und die Demokratie, in diesem Fall ist Demokratie dann der Dogwhistle von rechts jetzt, oder wie, ne? Ansonsten, wenn man immer die Demokratie retten muss an allen Ecken und Enden, dann ist es einfach nur die Demokratie und in diesem Fall ist es rechts, oder wie? Ja, und die sehen sich als Stimme der Mehrheit und das ist natürlich ganz böse. Bürgerliche Werte und Ansichten, das will man bei der Gewerkschaft nicht. Ja, völlig abwegig auch, meine Güte. Und da war dieser Typ hier irgendwie Chef von der Huffington Post. Ja, das ist ja auch ein rechtes Hetzblatt gewesen, ne? Huffington Post. Also. Ja, und irgendwelche anderen Leute, die hier irgendwo anders waren, bei irgendwelchen anderen Medien. Und das ist natürlich auch alles schlimm. Tja. Ex-Springer-Leute rekrutiert. Ist das jetzt illegal? Also. Ja, es war halb, ne? Weil an sich hat der Reichelt ja schon wohl in diesem Auflösungsvertrag zugesichert, dass er die nicht rekrutieren will, irgendwelche Ex-Leute. Ah, und der okay. hat sich ja damit verteidigt, dass er ja. gesagt hat, nö, ich habe die ja nicht rekrutiert, die sind von alleine gekommen. Das gab es nicht so, ne? Ja, außerdem ist der jetzt da der Chefredakteur oder nee, Personalverantwortliche bei denen? Das ist doch bei dem News-Ding. Ist doch nur Mitarbeiter nee. Da, oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, soweit ich das verstanden habe, schon, ja. Aber also, vielleicht hat der redaktionelle Leitung oder was. Kann doch angeben, wer die will, da können die dem doch überhaupt nicht ans Bein pinkeln. Aber ja. Ich glaube, sie deswegen auch dieses Konstrukt gewählt, keine Ahnung. Aber ja. Ja, und irgendwer von der Frankfurter Rundschau meint, das wäre wie Fox News, ja, super relevant. Ja, aber ich höre vom Reichelt immer die Beschwerde, also von Reichelts Zuschauern, dass der nie für die AfD, sondern immer für die CDU eine Empfehlung ausspricht. Und wenn der dann konservativere Sachen macht und aber immer CDU forciert, verstehe ich nicht, warum er so schlimm sein soll. Also, gut, ich meine, der Reichelt sagt bei vielen Sachen manchmal Blödsinn, manchmal was Richtiges. Damit hat er einen höheren Fakten- und Wahrheitsgehalt als der durchschnittliche öffentlich-rechtliche Journalist. Ja. Was soll man sagen? Ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man die Leute hochloben muss und sagen muss, da ist der Wahrheit. Nur bei News ja. kriegt ihr der Wahrheit. Nein. Aber man muss ja froh sein, was man überhaupt noch kriegt heutzutage. Ne? Im Titel stand da was von Beobachtung. Was haben Sie denn jetzt konkret beobachtet? Was ist denn gemeint? Sie haben beobachtet, was andere Leute darüber schreiben. Okay. Und irgendwelche Kontaktsachen, okay. die gar nicht stimmen, weil hier heißt es, im Dunstkreis von Reichelt werden Leute wie Jan Karodden. Das ist falsch. Also, der war ja freier Journalist bei der Berliner es gibt doch irgendwie bei einer von diesen Berliner Zeitungen ja. war der irgendwie und dann mit RWB, ne, dieses Schattenwelten oder wie es da hieß. Und da haben sie ihn dann geschasst, wegen Shithole. Und dann ist er halt beim Reichelt untergekommen. Wahrscheinlich, weil er irgendwelche Leute da kennt, die da schon waren, nehme ich mal an. Aber der ist ja nicht aus dem Dunstkreis von Reichelt. Also, und was die Schunke mit dem Reichelt vorher zu tun hatte, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Auch eher nicht so, wahrscheinlich. Und jetzt kommt das mit dem Queerbeauftragten und dass der ja gegen die da irgendwie Klage führt wegen Volksverhetzung und das Queer.de gesagt hat, das ist böse, also das ist super, ne? Wie gesagt, das ist Journalist, ein Journalist hier in einem Journalistenblatt über andere Journalisten und dann so ein Kram hier. Also Reichelt, also dieser News, die haben sich halt ein paar konservative Journalisten rausgegriffen, das ist so richtig, dass man das als Dunstkreis bezeichnet. Das ist nicht Reichelts Dunstkreis, konservativer Journalismus. Ja, die tut ja auch hier gerade so, als ja, sei das halt alles klar, als wären das irgendwie so Buddies, die da irgendwie ihren Hassgruppenkram da irgendwie aufziehen, weil sie ja alles gleich sehen und so weiter und so fort. Ne? Also. Und das halte ich halt für Quatsch. Also. Ja, kann man über das öffentlich-rechtliche vielleicht so ähnlich auch sagen. Ne? Das ist ja, alles voller Buddies, ja, die Sachen Schüler ähnlich sehen. Fragen, was ist und da. werden Leute eingeladen, die Dinge sagen, oh mein Gott, ruft die Polizei. Der bayerische FDP-Landtagsabgeordnete Helmut Markwort. War der auch nicht mal Journalist? Irgendwo? Ja, ich glaube schon. Ja, der war bei Chefredakteur vom Fokus, oder? Ja. Fakten, Fakten, Fakten. Aber Leute, die Amadeo-Antonio-Stiftung charakterisiert das Programm als generalisierte Menschenfeindlichkeit kunterbunt im satirischen Format, das mit Neon-Flamingos und Popkultur verharmlost. Generalisieren können die ja gar nicht so von sich aus. Ja, also die Weltraumaffen charakterisieren die Amadeo-Antonio-Stiftung als generalisierte Menschenfeindlichkeit kunterbunt mit satirischem Im etatistischen Format, bitte, ja. Im etatistischen Format. Tja, mit Regenbogen, Flamingos und Querkultur. So. Volle Breitseite gegen Cancel Culture, Tanz, Gender und Vogue-Wahnsinn. Ja, ist ja böse, ne? Und dann der Fleischhauer soll ja da eigentlich auch anfangen, aber der hat ja doch gar nicht angefangen, total relevant. Ne, super relevant. Also wenn das nicht wichtig ist. Und dann haben sie einen Waldemar Hartmann und der darf im Rahmen von Weils dritter Halbzeit gewohnt bajuwarisch betulicher Manier die Bundesliga kommentieren. Das ist schlimm. Das ist sehr relevant auf jeden Fall. Dass er das noch darf. Sowas gehört verboten anscheinend. Ja, ich meine, die regen sich da vielleicht drüber auf oder so, aber wegbekommen werden sie es nicht mehr, ne? Außer die EU streicht jetzt alles und löscht alles und so. Kann natürlich sein, dass da die Trusted Flinger, dass die und jetzt müssen noch schlimm. Der Altmeister Reichelt wartet in diesem Gruselkabinett mit dem üblichen Wutbürger Krakeel auf. Rentner sammeln Flaschen und wir zahlen den Taliban 370 Millionen Euro. Tun wir nicht, oder wie? Oder unsere Wirtschaft flüchtet vor Scholz und Habeck. Angstwort, Deindustrialisierung. Ja, wir haben... Davon, ne? Also unsere Wirtschaft flüchtet halt auch wirklich. Wir haben Chemiekonzerne mit über 100 Jahren Geschichte, die Deutschland verlassen und hier ihre Fabriken abbauen. Und so eine Chemiefabrik ist nicht mal einfach so auf- und abgebaut. Das ist dann schon was Längerfristiges. Also, sorry. Also es geht auch noch was zu. Die Zahlen sind mittlerweile so dramatisch, dass es einfach wirklich nicht mehr lustig ist. Ja, der Habeck hat gesagt, das spielt alles keine Rolle. Wir haben keine Frauen in den Vorständen, dann braucht man hier ja auch nicht. Ganz einfach. Oh Gott. Ja, ich meine, wenn alle qualifizierten Frauen ins Ausland gehen, um da zu arbeiten, ist es ja auch kein Wunder, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, und dann haben die noch irgendwelche Agenturmeldungen. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Irgendwelche kleinen Nachrichtenformate, die Agenturmeldungen übernehmen, nach dem, was irgendwie für sie sinnvoll ist. Auch ein Riesenskandal. Der Chefredakteur sagt, wir glauben an die Kraft der Vernunft. Ja, das ist bei den Leuten von der Gewerkschaft auch verboten. Ja, wir müssen an einem Strang ziehen, egal was die Vernunft sagt. Die Politik bestraft jeden, der für sein Geld arbeiten geht. Also. Das ist die Gewerkschaft hat da, findet sowas nicht gut, wenn sowas behauptet wird, ne? Aber mit Leuten, die für ihr Geld arbeiten gehen, haben die ja nichts zu tun. Ja. Also fand ich ziemlich unterirdisch hier. Gerade von Medienleuten. Wer verdient am Trans-Hype? Ja, vom rechtsnationalsozialistischen Sturmgeschütz Emma. Ne, die Kulturkämpfer, ne, die Woken, die Patriarch, Liebhaber, was kann man denen noch an den Kopf werfen? Emma halt. Wer verdient am Transhype? Ja, hier ist ein Artikel etwas zusammengefasst, auf Emma erschienen. Ich habe jetzt einfach mal diese Quelle genommen, weil ich es einfach interessant finde, wie Emma sich mittlerweile von dieser ganzen LGBT-Propaganda so ein bisschen entfernt. Feministische Sturmgeschütz-Webseite eigentlich, ne? Ja, kriegst du ein bisschen Respekt zurück, ne? Wieder, wenn sie verloren ist über die Jahre, glaube ich. Ja, gut, die sehen halt auch, dass diese Bewegung, die gerade im Gange ist, der Bewegung, für die Emma steht, nicht unbedingt förderlich ist, nicht wahr? Tja, wer sich fragt, wie das Thema Transsexualität in einem so rasanten Tempo eine solche Aufmerksamkeit bekommen konnte, sollte nicht vergessen, dass die Geschlechtsangleichung ein Markt ist. Für die Pharmaindustrie ist ein völlig neuer Kundenstamm entstanden. In den USA identifizieren sich heute fast 1% der jungen Menschen als trans. Sie sind die ideale Konsumentengruppe. Sie kommen aus eigenem Antrieb, betteln um Medikamente und wenn sie einmal damit angefangen haben, müssen sie ihr Leben lang nehmen. Ja, ist schon ein bisschen zynisch, aber ich meine, es ist Kritik hier am gesundheitspharmazeutischen industriellen Komplex. Pubertätsblocker kosten 775 US-Dollar pro Monat, was sich, wenn der oder die Patientin sie 3 Jahre lang weiternimmt, auf 27.000 US-Dollar summiert. Eine geschlechtsangleichende Operation kostet ab 30.000 US-Dollar. Hinzu kommen Hormone und unter Umständen Haarentfernung, Gesichtschirurgie, Adamsapfel oder Brustentfernung. Eine Finanzanalyse von Global Market Insights beschreibt den Markt für Geschlechtsangleichung als eine sehr gute Investition. Und hinterher kommt Umsatz, die Krebstherapie, wollte ich nur sagen. Der Umsatz für geschlechtsangleichende Operationen und Firmen in diesem Sektor betrug im Jahr 2019 mehr als 316 Millionen US-Dollar und wird zwischen 2020 und 2026 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 25% erreichen. Kein Anlagetipp hier natürlich, wie immer, ne? Ja, also hier werden dann noch ein paar Organisationen aufgezählt, ne, die International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Youth and Student Organization. Das ist eine Lobbyorganisation, die im Endeffekt von Pharmakonzernen komplett gesteuert wird in Amerika, die halt auch damit was zu tun haben. Tja, man setzt sich nicht für das Recht eines Kindes auf eine sichere und evidenzbasierte Gesundheitsversorgung ein, sondern für das Recht auf die Geschlechtsumwandlung von Kindern und Jugendlichen ohne elterliche Zustimmung. Die Eltern werden als Hindernis betrachtet. Es wird festgestellt, dass das Erfordernis der elterlichen Zustimmung oder die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten für Minderjährige restriktiv und problematisch sein kann. Also quasi nicht umsatzfördernd. Tja, dann gibt es die Pritzker-Gruppe, ja, Eigentümer von Hunderten von Unternehmen, allerdings auch große Investitionen in Pharma- und Forschungsunternehmen, wo Forschung über Geschlechtsdysphorie betrieben wird. Zu den Forschungspartnern gehört ABBV, das ist der größte Hersteller von Pubertätsblockern. Ja, also hier geht es im Endeffekt um die ganze finanzielle Dimension dieser ganzen Transgender-Sache. Es hat halt nicht nur eine politische Dimension, sondern es gibt halt auch wirklich Leute, die ihr Geld damit verdienen können. Die moralische Frage wurde ja schon mal gestellt, wie sieht es denn aus? Wie sehen die Ärzte das mit diesen geschlechtsangleichenden Operationen? Haben die da eine moralische Dimension? Machen die das überhaupt? Ja, nicht alle Ärzte machen das. Da hat es ja auch schon Druck auf Ärzte gegeben, die solche Sachen nicht angeboten haben, warum die das nicht machen. Aber der Punkt ist halt der, es gibt einen finanziellen Anreiz einerseits für die Unternehmen und dann gibt es den zusätzlichen Anreiz, politisch dafür zu sorgen, dass diese Kosten erstattet werden. Wenn man eine politische Kampagne fährt, dass Krankenversicherungen diese ganzen Leistungen quasi für ihre Versicherten bezahlen müssen, weil das eine politische Forderung ist und politisch durchgedrückt wird, funktioniert das. So, weil wenn die Leute das selber bezahlen, ich fasse jetzt den Artikel noch zusammen, wenn die Leute selber bezahlen, dann ist die Bereitschaft für diese ganzen Operationen etwas zurückhaltender. Dann treffen die Leute doch ihre rein persönliche Entscheidung, vielleicht doch nicht direkt die ganzen Operationen zu machen, nicht die harten Medikamente zu nehmen, sondern erstmal vielleicht psychologische Betreuung aufzusuchen oder an sich selber zu arbeiten oder zu gucken, ob sie nicht doch irgendwie, ja. So, die Eintrittsschwelle ist sehr niedrig, wenn es komplett bezahlt wird von der Krankenversicherung. Da zieht sehr viel politische Lobbyarbeit von den Pharmakonzernen drauf. Und ja, ich meine, das ist halt der böse, böse Kapitalismus, der anscheinend nicht kritisiert werden darf, weil es um dieses Thema geht. Ne? Ja, also diese finanzielle Dimension wollte ich halt ganz gerne nochmal hier darstellen, weil wir reden ja immer über die politische Dimension, aber viele Leute verdienen sehr viel Geld daran. Ich hatte mal eine Zahl gesehen, dass eine Transperson über einen Zeitraum von 20 Jahren 3,5 Millionen US-Dollar äquivalent an an Kosten im medizinischen Sektor verursacht, denen halt Ärzte dann in Rechnung stellen können. Und ja, es ist immer schwierig, solche Sachen zu vergleichen, aber vergleichen wir mal einen Menschen, der eine Krebstherapie benötigt, oder ein dialysepflichtiger Patient oder irgendwie sowas mit einer geschlechtsangleichenden Operation. Und dann ist es ein bisschen weniger zynisch, hier über Geldbeträge zu reden. Ja. Ja, ja. Ja, das hier ist ein nochmal überarbeiteter Teil von dem Buch Beißreflexe von dem wie heißt er? Wojin Sasavukadinovic. Wahrscheinlich. Nagelt mich nicht drauf fest. Ist eine Leseempfehlung. Ich sag nur mal, die Überschriften sind so Sachen wie Einleitung, ja, ist nicht so wichtig. Zweiter Teil. Die meisten Seminare sind uninteressant an der Frauenemanzipation. Hier geht es um Gender Studies. Im Genderclan herrscht einzig ein Judith-Butler-Monolog. Warum untersuchen die Gender Studies nicht das Frauenbild von Moscheepredigern? Das Wort Terrorismus generalisiert Massenmord als illegitim, hat hier einer von denen auch super schlau gemeint. Hier geht es um Female Suicide Terrorism und Female Suicide Bombing. Also wunderbare Sprachmagie, weil Massenmord ist ja nicht illegitim. Und deswegen sollten wir nicht über Terrorismus sprechen, scheinbar, laut Gender Studies. Judith Butler, die Burka ist eine Übung in Bescheidenheit und Stolz, hat die nämlich gesagt. Super progressive Person. Das Studium der Gender Studies macht die Studierenden nicht schlauer. Conclusio, zwischen Feminismus und Gender Studies klafft ein tiefer Graben. Ja. Und dabei sind die doch die Erfüllungen des Feminismus, die das alles wissenschaftlich und gut machen. Ja. Wissenschaftlich machen sie nicht so. Ich meine, normalerweise zu sagen, wenn zwischen Feminismus und Gender Studies ein Graben ist, ist es eigentlich gar nicht schlecht, weil die dann eben ja, sich unterscheiden. Aber wenn der Feminismus an der Uni die entscheidende Rolle spielt und nicht die Gender Studies, ist das natürlich falsch rum. Ja, und hier haben wir jetzt Jew-Facing, nämlich hier die Nasenprothese von Bradley Cooper ist hier in der, wird hier kritisiert. Also es hat uns der Mars eingereicht, der ist ja heute nicht da. Bradley Coopers Maskenbildner Kazuhiro hat sich bei allen entschuldigt, die sich durch die Verwendung einer Nasenprothese im Film Maestro, und da geht es irgendwie um so einen Komponisten, Leonard Bernstein, den spielt der Bradley Cooper. Und von vielen wurde die aufgeklebte Nase als Beispiel für Jew-Face kritisiert. Also da sind wir jetzt Two-Face. gerade angekommen, ja. Ja, Aber das Zitat ist aber super. Damit habe ich nicht gerechnet. ja, nicht nur du. Also sehr gut. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Es tut mir leid, wenn ich die Gefühle einiger Leute verletzt habe. Mein und Bradleys Ziel war es, Lenny so authentisch wie möglich darzustellen. Lenny hatte einen wirklich kultigen Look, den jeder kennt. Ja, Ja, darauf kommt es wohl an, er ne? sah Wie sah einfach der so in aus. Wirklichkeit aus? Ja, wenn er Ne? so eine Er Nase sah so gehabt oder aus. nicht? Ja. Sorry, aber historisch gesehen hatte die Person eine zu lange Nase, das darf so nicht dargestellt werden. Sorry, aber wer sowas fordert, ich glaube, der hat selber ein Antisemitismusproblem, sonst wird er sowas nicht fordern. Was ist das? Unglaublich. Ja. Unglaublich. BDS-Movement, sage ich nur. BDS, yo, juhu. Weil ist ja schlimm, ne? Wenn du dir so einen Film anguckst über einen jüdischen Künstler, dann hast du ja total die negativen Ansichten über Juden hinterher, weil wegen der Nasenprothese, ist ja klar, ne? Also, das sollte natürlich vermieden werden. Trigger, Trigger, Trigger. Ich kannte bisher nur Brown Nosing, aber gut. Was ist das denn? Also Arschkriechen auf Englisch. Ach so, okay. Ja, in einem Museum sollen zeitweise keine weißen Menschen. Das sorgt in Dortmund für Diskussionen, Mamon. Ja, Ja, ist hast du die normal hier. Diskussion schon mitbekommen? Bei uns sind die Menschen immer alle schwarz, es kommt, weil die im Pütt arbeiten. Heute gab es deshalb sogar Polizeischutz. Die Kulturdezernentin des VWL erklärt den Ansatz. Dann hören wir mal die Erklärung. Da hier eine Betroffenengruppe ist, ist einfach die Bitte, dass die Betroffenen auch für sich sein können und mal unter sich sprechen können. Und das ist der Ansatz. Das heißt, ein Thema für sich mit sich zu besprechen und dann einfach mal frei zu sein, von anderen Thesen. Betroffen von was denn jetzt konkret? Da hier eine Betroffenengruppe. Vom Museum wahrscheinlich. Was wird da Ein alles Thema mit ausgestellt? sich besprechen, dann mit anderen Leuten was? Bei mir hat es gerade ausgesetzt. Aber Frau Doppelname weiß doch Bescheid. Ja, genau, die Betroffenengruppe. Ja, In einem Museum sollen zeitweise keine weißen Menschen, aber so wie ich es mitbekommen habe, sind ein paar Leute da hingegangen, die in Anführungszeichen die falsche Hautfarbe haben und sind trotzdem zu den Zeiten reingegangen und niemand hat die rausgeschmissen. Aber es ist jetzt ein Weil rechtlich gesehen darf man das ja nicht machen, Zwinker, Zwinker, ne? Und darf ein das nicht. Safer Space. Einfach mal frei sein von anderen Thesen. Das ist doch so wichtig heutzutage. Können Sie nicht einen Diskutierraum oder so zur Verfügung stellen? Also ja, ich finde, es ist immer eine schlechte Lösung, solche Wege zu gehen. Sag bloß. Ja. Das ist totaler Schwachsinn, würde ich dazu sagen. Ja. Was Doppelnamen Barbie uns hier erzählt. Also. Ganz schön rosa, ne? Jo. Einfach mal frei sein von anderen. Übertrag das mal auf alle anderen Dinge. Ja, ja. Hier ist jetzt reiner Männerabend, damit die Männer einfach mal frei sind von anderen Thesen. Heute ist nur für Weiße, damit die mal nichts hören von eurem Gejammer. Also, ja, aber das geht alles nicht, ne? Weil es sind dann keine Betroffenen dann, oder wie? Ja, also ich bin der Meinung, dass das im Prinzip doch geht, weil man ja dann von vornherein sein Angebot einschränkt, aber du kannst natürlich nicht dich an die Öffentlichkeit, an die Allgemeinheit wenden und dann einschränken irgendwie nach Nase oder so. Betroffen sind die Leute jetzt vom Minderheitensein, ne? Also die sind betroffen vom Minderheitensein und das redet man ihnen schön ein von früh bis spät. Ja. Und das ist natürlich nicht sehr direkt betroffen. Und wenn man dieses Betroffensein von Minderheitensein hat, dann ist das ja auch eine These, ne? Und alles andere ist eine Gegenthese dazu. Ne? Ja, muss man wissen, ne? Weil, wenn man in der Minderheit ist, ist immer die Mehrheit schuld. Wie soll es auch anders sein? Weiße Menschen sind eine Gegenthese zu schwarzen Menschen, laut diesem hier. Klar. Schwarz-weiß eben. Oh Mann. Ja, was für ein verrückter Blödsinn. Ja. Betroffenengruppe. Haben die aber bestimmt auch nicht nachgefragt, ne? Das glaube ich nicht, dass das von den Betroffenen selber kommt. Ja, brechend. Residential School Mass Grave turned out to be underground rocks. Oh, no bodies found. Was ist denn da passiert? Wie? Da muss was im Boden sein. Das sind bestimmt Leichen. Ja, da gab es einen kleinen, was heißt einen kleinen, einen mittleren Skandal in Kanada, weil ein Indianer-Ureinwohnerstamm hat halt gesagt, so ja, hier gab es früher Massaker an eingeborenen Kindern und die wurden auf den Grabstätten, wo diese in Massengräbern verscharrt wurden, wurden hinterher die Schulen gebaut von Kanada. Das ist natürlich steile These, könnte man behaupten, aber wie Kanada halt so ist, sind die natürlich direkt, zack, wir sind die Guten und das kann natürlich überhaupt nicht sein und mea culpa und wir müssen jetzt erstmal ganz viel machen, dass das überhaupt nicht mehr passiert und es tut mir echt wirklich leid und ja, das zeigt ja nur, was für eine schlimme koloniale Vergangenheit Kanada hatte. Ja. Und im Endeffekt ist es so, da wurden so ein paar seismische Messungen gemacht und da wurden Dinge im Boden gefunden und daraufhin wurde gesagt, das ist der Beweis, das sind die indianischen Kinder, die da verscharrt wurden und daraufhin ist ein großes archäologisches Programm in Kanada aufgesetzt worden, wo dann halt diese Schulen teilweise abgerissen wurden und angefangen wurde, Kindern zu graben. Natürlich nach absoluten archäologischen Vorschriften, also sehr aufwendig, sehr langsam und was soll man sagen? Im Endeffekt, ja, da lagen Steine im Boden. Ja, haben sich die Kinder in Steine verwandelt. Und das ist jetzt nicht der Beweis, dass das nicht passiert ist. Ne? Mhm. The evidence does not support the overall gruesome narrative put forward around the world for several years. A narrative for which verifiable evidence has been scarce or non-existent. People believe things that are not true or improbable and they continue to believe it even when no evidence turns up. Mm-hmm. kennt man irgendwie das Narrativ. Gut, deswegen sind Politiker zurückgetreten, Statuen sind vandalisiert worden und wurden abgerissen. Viele, viele Programme für Reparationen wurden aufgelegt. Und wie gesagt, es wurden mehrere Schulen abgerissen, um darunter, weil es ja eine Entweihung ist von Indianergräbern und sowas. Aber überall nur Steine. Ist ja wie auf Oak Island oder was? Ne? Tja, also das ist quasi der alte Witz, ne, den man früher hatte. Oh, dieses Haus wurde auf einem alten Indianerfriedhof gebaut. Deswegen spukt es hier und hier sind Geister. Das ist quasi dieser Witz ad absurdum geführt von irgendwelchen Aktivisten, die da schön vielleicht auch den ein oder anderen kanadischen Dollar dran in die eigene Tasche erwirtschaften konnten. Und nach einigen Jahren steht jetzt fest, eigentlich nichts. Ne? Nur, dass der Vorwurf total an den Haaren herbeigezogen wurde. Ändern tut sich nichts. So, nur, upsa, da sind ja gar keine Kinder, da sind ja nur Steine. Ja. Ich muss sagen, die ganze Sache, ich hatte sie mal so halbwegs mitbekommen, nur so ein bisschen. Aber wo ich mich jetzt noch ein bisschen reingelesen habe, was da alles in Kanada gemacht wurde aufgrund von diesem Narrativ, war das doch wohl eine relativ große Sache da in Kanada selber. Ja. Mhm. Und wer jetzt gedacht, alles Bullshit. Naja. Ja, apropos Bullshit, elektronische Patientenakte, sind unsere Daten sicher? Ja, wenn die Frage schon so gestellt wird, dann kann man sie ja natürlich nur mit Ja beantworten. Oder habt ihr etwa irgendwelche relevanten Bedenken, die den Staat delegitimieren könnten? Nein. Ja, die elektronische Patientenakte kommt ja nächstes Jahr. Theoretisch für alle, ja. Nächstes Jahr soll sie für alle auch wirklich funktionieren, sollte seit Anfang des Jahres für alle funktionieren. Bis jetzt funktioniert sie für ungefähr 1% der Krankenversicherten in Deutschland. Also sie funktioniert für 1% der Krankenversicherten in Deutschland. Das heißt nicht, dass 1% der Krankenversicherten das System auch benutzen, aber es funktioniert für 1% der Krankenversicherten. Was für eine Aussage. Das System funktioniert bisher für 1%. Also in jedem Monatsfall oder was? Ja, rein theoretisch. So, also die Grundlagen für jeden 100. Patienten sind geschaffen, dass er das System benutzen könnte, wenn er es wollte. So. Und ab 2025 soll sie halt flächendeckend eingeführt werden, mit dem Hintergrund, dass halt man eine bessere Gesundheitsversorgung darstellen kann, weil man früher irgendwelche Kreuzinfektionen oder irgendwelche anderen Krankheitsbilder erkennen kann, die sonst irgendwie nicht aufgefallen wären. Was natürlich direkt die Frage erstellt, Moment mal, werden diese Patientenakten im Hintergrund automatisch irgendwie bearbeitet und ausgewertet? Die Antwort ist ja. Und die Deutsche Stiftung Patientenschutz betont in diesem Zusammenhang, dass eine Zustimmung notwendig sein muss. Derzeit ist es nämlich so, jeder, der diese Patientenakte nicht will, kann sagen, ich will das nicht, und dann wird er von diesem System nicht betroffen und alles läuft weiter wie bisher. Ansonsten werden diese Daten zentral zusammengeführt, es werden irgendwelche Anfragen gestellt an Ärzte, dann kriegt man so einen schönen Bogen, bei welchen Ärzten sind sie in den letzten 10 Jahren gewesen, damit man auch wirklich die ganzen Akten zusammenführen kann und so, ne? Es kann ja sein, dass irgendein Arzt das nicht meldet. Oh, die bösen, bösen Ärzte. Und generell ist es so, dass man den ganzen Sache widersprechen kann. Wenn man der Sache nicht widerspricht, dann werden die Daten automatisch zusammengeführt. Was natürlich auch datenschutzrechtlich so ein bisschen seltsam ist, dass man da nicht zustimmen muss, aber das ist ja eine Ausnahme vom Datenschutz. Das sind ja Gesundheitsdaten. Die haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert, was die Geheimhaltungsstufe angeht. Deswegen werden die jetzt da zentral verwaltet mit einer Sicherheitsstufe, die auch von Fachleuten kritisiert wird. Also wir haben hier wieder das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens, was einfach überhaupt nicht funktioniert, aber mit Werbe vorangetrieben wird. Ihr erinnert euch noch vielleicht an das E-Rezept. Ich stelle jetzt mal die Frage, wenn irgendjemand das E-Rezept schon mal effektiv im Alltag benutzt hat, schreibt mir mal im Chat, würde mich einfach wundern. Ich habe es einfach mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Aber das soll ja ab nächstem Jahr Standard werden, dass es ab nächstem Jahr für alle funktioniert. Ne? Es wurde ja gerade ein Meilenstein erreicht. Das 3-millionste E-Rezept wurde eingelöst. Das 3-millionste Rezept. Gut, wie viele Rezepte werden jeden Tag in Deutschland ausgestellt? Ich weiß die Zahl nicht, aber sie wird hoch sein. Ja, die elektronische Patientenakte, sind so Daten sicher? Nee, sind sie nicht. Und es interessiert ja niemanden. Es gibt ein paar Lobbyvereine, die da noch gegen sind. Wir haben Netzpolitik und EFF und Chaos Computer Club, die sagen, oh, das ist aber keine gute Idee, das Ganze zu machen, aber ja, wenn die über andere Themen reden, dann wird denen mehr Aufmerksamkeit gestellt. Ja, wird lustig werden. Ne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Leute einfach nicht mehr ordentlich behandelt werden können. Ja, weil falsche Daten zusammengeführt werden. Denn das ist nämlich auch so eine Dimension. Wie ist denn die Datenqualität der Datenbanken, wenn die Sachen zusammengeführt werden? Ja, wenn da irgendwelche Leute die Akten von 4, 5 Arztpraxen bekommen, was machen die denn damit? Scannen die ein? Wie ist denn da die Datenqualität? Oder macht das wieder ein externer Dienstleister, der die ganzen Sachen einscannt? Und, das muss also in Excel vorliegen. Ja, also das ganze Thema ist an so vielen Stellen bedenklich, aber es ist ja egal. Es geht ja nur um die Gesundheitsdaten von uns allen. Von uns allen, ist doch egal. Die basteln aber schon lange da, in 20 Jahren schon an diesen Gesundheitskarten, ne? Oder ja, das Problem, was sie jetzt halt haben, sie haben halt schon mehrmals gesagt, 2023 soll das ganze Ding starten, verpflichtend für alle. Und ausgehend von dem E-Rezept, ja, beim E-Rezept gibt es ja schon Praxiserfahrungen, die absolut katastrophal sind. So. Bei der Patientenakte, ja, wie gesagt, 1% kann es theoretisch nutzen. Wie ist das in anderen Ländern? Ist das da nicht schon längst irgendwie eingeführt und so? Also gut, das ist ein generelles Thema, was sehr ambivalent ist. Ja, weil es gibt belastbare Studien, die beispielsweise sagen, gerade in der Gesundheitsversorgung, wenn da die Gesundheitsdaten händisch auf Papier festgehalten werden, im Gegensatz zu elektronischer Datenverarbeitung, selbst wenn sie im Workflow optimal implementiert ist, also dass es da keine Reibungsverluste gibt, dass die Leute mit dem System nicht klarkommen oder dass es länger dauert oder sowas. Selbst wenn diese ganzen Faktoren ausgeschlossen werden können, führt es einfach zu einer schlechteren Versorgung der Patienten und zu mehr Fehlern. Das Ganze hatte man an sich vor 20 Jahren schon mal versucht und deswegen das Ganze wieder zurückgedreht. Aber das sind ja nur wissenschaftlich belastbare Studien, die über mehrere Jahrzehnte angefertigt worden sind. Das ist ja Schwurbeli-Wurbel, ne? Schwurbel die Bobel. Nach A2-Crash, wann holen wir die LKWs von der Straße? Ja, hier ein wunderbarer Artikel von Telepolis, das ich ja öfters mal lobe, unter anderem halt deswegen, weil halt alle möglichen Strömungen hier tatsächlich publizieren können. Ja, und hier haben wir einen Artikel, der ist einfach wunderbar. LKWs verursachen rund 10% der globalen CO2-Emissionen. Ja, LKWs sind nicht geeignet, massenhaft Güter von A nach B zu transportieren. Also ich halte nichts von dem Artikel. Nee, klar, die sind nicht geeignet. Ich zieh einfach mal so ein paar Sachen, wo einfach sind so nicht Sachen, geeignet, nein. Wie kann man sich trauen, sowas überhaupt zu kriegen? Kann man besser mit dem Lastenfahrrad machen oder so, ne? Die Mautgebühr, die für LKWs ab 7 Tonnen in Deutschland gilt, kompensiert sicherlich einige der Kosten, aber tatsächlich nur einen kleinen Teil. Ne? Damit können nicht einmal die externen Kosten von 32,5 Milliarden annähernd ausgeglichen werden. Also die externen Kosten von 32,5 Milliarden Euro, das ist das, was hier errechnet wurde, aufgrund einer Studie von 2017. Und da geht es nur um Umweltkosten, Verlust von Landschaft sowie Ökosystemen und vielfältige schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Das sind die Kosten von 32,5 Milliarden. Alles Straßenabnutzung, Neubau und so kommt noch oben drauf. Ja gut, dafür ist die Maut da. Ne? Vielfältige Probleme. Das deckt die noch nicht. Auch. Klar, wenn du da 32 Milliarden Kosten draufschlagst, da geht gar nichts mehr. Ja, ja. Deutsche und Schweizer Verkehrswissenschaftler haben in einer Studie für die EU-Länder sowie die Schweiz und Norwegen ermittelt, dass sich die gesamten externen Kosten des Verkehrs auf 530 Milliarden Euro allein im Jahr 2000 belaufen haben. Also und das kann man noch bis 2060 hochrechnen, wenn man will. Der kostenträchtigste Verkehrsträger ist die Straße, die 84% der gesamten externen Kosten verursacht. Ich dachte die LKWs. Aber ja, nee, das ist der Gesamt, also wir haben 84% Straßenverkehr, 14% Luftverkehr, 1,9% Schienenverkehr, Rest Fluss, das sind die externalisierten Kosten, also Umwelt, Klima, das Ganze, ja. Umweltverbände und Verkehrsexperten fordern wegen der schweren Unfälle, Klimaschäden und ökonomischen Schädigungen schon seit langem die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Naja, ich kann es nicht mehr hören. Was hatten wir gerade? B2W-Linie. B2W-Linie, das ein Jahrzehnte-Projekt. Da geht es um zwei Schienen für Güterverkehr. Ne? Von Duisburg bis Höhe Mainz oder irgendwie sowas. Ja, das war ein 10-Jahres-Projekt, was wir brauchten, weil der Güterverkehr auf der Schiene hat keinen Platz mehr. Es ist total überlastet, das Netz. Das Netz muss mehr weiter ausgebaut werden. Das sagen alle Leute seit 10 Jahren. Aber wer sagt das nicht? Die ganzen Klimaaktivisten, die sagen es aus irgendeinem Grund nicht. Und hat man gerade ausgebaut. Man kann den Güterverkehr nicht mehr erhöhen in Deutschland auf der Schiene. Es ist nicht möglich. Infrastrukturbedingt nicht möglich. Außerdem haben wir ja noch so lustige Sachen wie, wenn jetzt gerade ein Zug mit Kohle beladen wird, weil der zu den Habeck'schen Kohlekraftwerken fahren muss, dann hat er ja Priorität sogar. Ja, deswegen ist der Schienengütermarkt in Deutschland seit dem letzten Sommer total aus den Fugen geraten. Ja, dann werden hier noch so Beispiele gemacht. In Kanada liegt der Anteil der Schiene im Gütersektor bei 68%, in Australien und Russland bei rund 60%. Warum haben die sich wohl Kanada, Australien und Russland rausgesucht dabei? Vielleicht, weil die einfach Massenrohstoffe von den Minen bis zu den Häfen schippern müssen, um das in alle Welt zu exportieren. Klar liegt der Anteil der Schiene da über 60%. Anders wäre es gar nicht darstellbar. Und das mit Deutschland zu vergleichen, es ist also ein richtiger Aufregerartikel gewesen, wo wirklich in jedem Absatz einfach nur, ja, meine Güte, eigentlich eine Win-Win-Situation. Gut für die Wirtschaft und den Verkehrsfluss. Gut für die Umwelt und das Klima. Gut für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Doch den vorteilhaften Umstieg auf die Schiene haben diverse Lobbys, LKW-Hersteller, fossile Brennstoffindustrie, Straßenbaukonzerne und die ihnen assistierenden Medien, Verschwörungstheorie, an den politischen Schaltstellen bisher verhindern können. Okay, das war jetzt wirklich low-hanging fruit. Ihr merkt schon, ich bin heute so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, also was soll das denn? Wann holen wir die LKWs von der Straße? Ja, Deindustrialisierung, da brauchen wir keine LKWs mehr. Ja, soll man wie wäre es? Lebensmittellieferung an den Supermarkt nur noch mit einem Lastenrad? Ich meine, sorry, ich kann da wirklich nur noch zynisch sagen, was soll das denn? Ja, hier zu sagen, ja, es gibt zu viele Unfälle mit LKWs und die LKWs sind ineffizient im Gütertransport. Ja, genau. Ja, dann kommen wir direkt vom einen LKW zum nächsten. Regierungsexperten wollen Deutschlands CO2 per Laster ins Ausland karren. Ja, und ich habe mir erstmal gedacht, ja, es ist ja irgendein Blödsinn, es ist irgendein Satire-Ding oder irgendwer schreibt irgendwas, was idiotisch ist. Aber nee, es geht tatsächlich darum, dass CCS-Technologie in Deutschland etabliert werden soll. Das ist diese Carbon Capture und Storage-Technologie. Und da wir aber keine Lagerstätten dafür haben, weil wir keine Salzstöcke dafür umgebaut haben, müsste dieses Carbon, was in irgendwelchen Sachen eingespeichert wird, dann tatsächlich über LKW ins Ausland transportiert werden müssen. Warum? Weil die Schiene voll ist, wie ich es gerade schon gesagt habe. Die CO2-Speicherung ist keine Hochrisikotechnologie, deswegen ist sie auch verboten bei deutschen Kohlekraftwerken, aber egal. Risiken können minimiert werden und die Anwendung sei aus Klimaschutzgründen dringend. Carbon Capture and Storage wird bereits 2030 einen Klimaschutzbeitrag leisten müssen. Ausländische Speicher seien dafür die einzige Möglichkeit. Daher muss der CO2-Export zeitnah ermöglicht werden. Perspektivisch müssen voraussichtlich alle Transportwege genutzt werden. Schiffe, LKWs, Züge, Pipelines. Ja. Und bei all dem müsste das Ziel einer tiefgreifenden Transformation der Industrie sichergestellt werden. Ja. Für diese Ziele müsse das Kohlendioxid-Speichergesetz und andere Vorschriften wie das Bundesemissionsschutzgesetz so geändert werden, dass Transport und Speicherung von CO2 anders als heute legal sein muss. Warum wohl? Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ist es heute nicht legal, CO2 zu transportieren? Ja, die Abscheidung ist nicht legal. Also ne? Das, diese ganze CO2-Angelegenheit ist fantastisch, ja. Und ich habe ja den CO2-Zertifikatemarkt mal so ein bisschen beleuchtet und jetzt gucke ich mir mal so ein bisschen an, was läuft denn auf dem physischen Weg. Ja, also wir haben nochmal, um den Kontext zu sagen, die CCS-Technologie ist ja eine Sache, die in Deutschland entwickelt wurde. Da wird im Endeffekt CO2 aus Auspuffrohren, sei es von Fabriken oder sei es von Kraftwerken, eingespeichert, komprimiert und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das lagern kann. Allerdings darf diese Sache nicht in deutsche Kohlekraftwerke eingebaut werden. Darf nicht. Gibt es extra ein Gesetz für. Habe ich jetzt vergessen? Ja, ist gemacht worden, damit die Energiewende nicht stockt oder so. Und das ja, ist eine ganz dumme Begründung, es gab ne? verschiedene Begründungen. Die redlichste Begründung war, ja, sollten Kohlekraftwerke so eine geringe CO2-Bilanz haben, dann wird der Anreiz für noch CO2-armere Technologien wird vermindert. Naja, gut, ich meine... Ja, warum denn aber auch nicht? Was müssen wir denn so eine Materialschlacht machen mit Windrädern oder so, wenn man das doch irgendwie auch lassen kann und einfach das nutzen kann, was da ist? Und auch ich meine, es ist ein zusätzliches Filtersystem, was drauf gemacht wird. Ja, es ist zusätzlicher Aufwand. Ja, es verursacht Kosten, aber... Ja, es ist eine ganz einfache Lösung, was die wir fahren, finde ich. Ne? Wenn man der Meinung ist, dass das irgendwie gespeichert werden muss und dass das sinnvoller ist, als das in die Atmosphäre zu pumpen, warum soll man das nicht machen? Da muss man halt nur, hat man halt noch mehr LKWs auf der Straße. Oder dann fahren die Kohlezüge mit der Kohle zum Kraftwerk und mit dem CO2 zurück ins Ausland priorisiert. Es ist halt wirklich schon ziemlich seltsam, was da gemacht wird. Ne? Mit vernünftiger Industriepolitik hat das Ganze leider nicht mehr viel zu tun. Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das wirklich von der Regierung kommt, weil das traue ich denen eigentlich gar nicht zu, dass sie so umdenken. Ja, es war eine Expertengruppe von der DENA, die staatliche deutsche Energieagentur DENA, die Expertengruppe, die das Umweltministerium berät. Die hat. Weil vom IPCC wird das ja schon länger alles empfohlen, ne? Ja, aber nicht in Deutschland. Überall, weltweit. Das ist ja der Witz. Ich meine, der IPCC, der empfiehlt auch Atomkraftwerke. Ja, ja, genau. Naja. Kommen wir mal zur Generation, letzten Generation, beziehungsweise der Gamescom, die da stören wollten. Ja. Und da haben sie sich einen Moment ausgesucht, der irgendwie nicht so richtig relevant war, beziehungsweise es ging wohl gerade auf die Siegerehrung dazu. Also sie haben weder da die Veranstaltung groß gestört, noch das Game irgendwie unterbrochen oder sowas, oder den Fluss unterbrochen, sondern sich auf so einen Moment da bezogen. Wo es dann irgendwie keinen mehr interessiert hat, der Moderator war gerade dabei, irgendwas, keine Ahnung, aufzulisten, die Sieger oder die Teilnehmer oder so, und hat sich dabei auch nicht unterbrechen lassen. Dementsprechend ist das praktisch gar nicht aufgefallen, dass da 3-4 Leute mehr auf der Bühne waren. Ich dachte, da ist ein Video bei, könnte man gucken, muss man aber auch nicht. Ja, wie gesagt, so ein paar Leute auf der Bühne, irgendwie so ein komisches Transparent dann doch in der Hand. Weiß jetzt auch nicht genau, was da drauf stand, aber ja, die haben eben praktisch nichts bewirkt und die Leute wollten da auch nichts von wissen. Auf der Gamescom. Fand ich auch krass, von wegen junger Generation und so, ne? Die wollen das immer alle. Also, die waren eher desinteressiert. Auf der Gamescom. Gucken wir lieber Monte zu, wie er livestreamt oder so. Ja, Publisher haben wohl abgenommen, ne? Sind weniger geworden. Das ist ja auch kein Wunder. Bei der Krise in der Branche. Alles konsolidiert sich. Hatten wir das nicht letzte Woche schon mit den Mimimi Games? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann habe ich das heute nur bei uns gelesen. Ja, das kann sein. Ja, Mimimi Games Münchner Studio fährt den Betrieb herunter. Und das Schönste an dieser Meldung hier ist, im Endeffekt direkt der Anleser, nämlich oder der erste Absatz. Noch am Donnerstagvormittag hatte Mimimi-Gründer Johannes Roth dem Wirtschaftsminister erklärt, wie Shadow Gambit The Cursed Crew von der Games-Förderung des Bundes profitiert hat, mit anderen Worten von eurem Geld. Bei ein so komisches Förderprojekt. Bei seinem Gamescom-Rundgang machte Robert Habeck Station in der Indie-Arena in Halle 10.2 exakt 2 Millionen hat der Bund bereits im September 2020 in das Strategiespiel investiert. Ich habe mich nicht verlesen, da steht echt 2 Millionen. Strategiespiel. Euro. Ja. Haben sie wenigstens eine politische Strategie draus ziehen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Fertigstellung erfolgt innerhalb des Zeitplans. Die haben 2 Millionen von Steuergeld gekriegt, da sind jetzt pleite. Ja, wobei, in aller Fähre muss man da sagen, wenn du viel Förderung erhältst, gehst du wahrscheinlich auf pleite, weil wenn du das Geld selber dir verdienst, dann passt du besser auf, wo das Geld hingeht. Und sozusagen sind Startups oder generell Firmen, die halt auf viel Fremdkapital angewiesen sind, eher welche, die pleite gehen. Also. Ja, aber seit dem 17. August könnt ihr das Piratentaktikspiel jetzt spielen. Für das ihr bezahlt habt. Heute die überraschende Nachricht. Support ist aber leider eingestellt. Erst im Oktober neue Büroräume bezogen. Ja, geil, ne? Wie einen das Pleitegehen so überraschen kann. Ja, muss raushauen, die Kohle, ne? Was man da hat. Oh Mann. Ja, Oktober 2020, oder? Ja. Also, ja. Okay, war alles 2020, sorry. Alles klar. Ja, aber jetzt ist das rausgekommen, ne? Also, das von diesem Jahr. Ja, von 2020 bis jetzt haben sie es gebaut und jetzt ist es raus und sie sind pleite. Ja, muss ja Habeck das weiter vermarkten. Wahrscheinlich. Der Geld reingesteckt. Ja, an der Stelle kann ich nur eine Sache sagen. Was mich gewundert hat, ist, dass es bis jetzt noch keiner auf die Idee gekommen ist, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eine Spieleschmiede quasi an Seite zu stellen. Ja. Kommt bestimmt Qualitätsjournalismus noch. Und Qualitätsspiele. Gibt's doch schon. Also zumindest Kinderspiele. Kika Kaninchen gibt's auch als App zum Runterladen, zum Zocken. Ja, aber du weißt, was ich meine, halt relevante Spieleförderung, dass das darüber abgewickelt wird. Ah, Serious Games und so. Ja. Triple-A-Titel. Ja. Oh, auch so ein Triple-A-Titel vom DIW, ja. Genau. 3 Schritte vor, 2 zurück. Medienbeitrag vom 30. August. Die Wirtschaft geht endlich in die richtige Richtung. Vorwärts immer, rückwärts immer. Doch noch wird umweltschädliches Verhalten belohnt. In einigen Branchen wäre eine Schrumpfkur nötig. Ja, also wir haben Klimakrise, aber jetzt wird es endlich besser. Wirtschaft ist kompliziert, Leute, aber hier die Experten... Ich fand den Ansatz schon so toll. Bescheiden. Es ist wirklich verrückt, da hat jemand sein Leben lang gearbeitet und sagt, jetzt muss er sich von den Kindern vorwerfen lassen, dass er die Umwelt zerstört. Und der versteht das gar nicht. Hier, ist doch völlig verrückt, sprach die Christian Eldreier auf einer Veranstaltung. Ich hab's ihm erklärt. Boah, ja. Ist das von dieser Kämpfert oder was? Von der Kämpfert, ja. Und es gibt die Merchants und Gauls. Na, die Leute, die Zweifel sehen, weil eigentlich ist es ja alles total offensichtlich. Wir wissen ganz genau, was wir tun müssen. Ja, haut rein, Leute. Planwirtschaft, Recycling funktioniert in Deutschland. Haben wir doch neulich auch einen Artikel, der was anderes gesagt hat, ne? Ja, definitiv. Mhm. Ja, ich hatte heute schon wieder einen Artikel, warum Recycling in Deutschland nicht funktioniert und das duale System schon wieder restrukturiert werden muss. Habe ich aber nicht eingereicht. Nur zu viel dazu, ne? Ja, ich will noch zum letzten Absatz, Gemeinwohl statt Einzelgewinn. Yes. Zum ethisch-ökonomischen Gradmesser wird folgender Leitgedanke. Ach, da werden die Stelle des Gewinnstrebens einzelner auf Kosten aller tritt eine Gemeinwohlökonomie, von der alle profitieren. Die ja nichts haben und glücklich sein. Oh, wie schön ist die Utopie. Der Wirtschaft und damit auch jeder und jede Einzelne. Dafür gibt es zwei unbedingt einzuhaltende Grenzen: das soziale Minimum und das ökologische Maximum, das wir Kommunisten ja kennen. Dazwischen muss und kann alles getan werden, was soziale Spaltung vermeidet und gleichzeitig die Einhaltung der planetaren Grenzen garantiert, die wir ja kennen. Dafür brauchen wir verbindliche und verpflichtende Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Klimaziele, nachhaltige Finanzanlagen und nachhaltige Sozialverträge. Ja, sie ignoriert völlig die. Genau wissen, wie sie passieren. Sie ignoriert die Motivation von diesem Herrn, der da ganz am Anfang an sie herangetreten ist, nämlich, dass er doch was vererben möchte, dass er doch was auch für seine Kinder weitergeben möchte oder so. Und wenn das nur immer alles für sich selber oder für die laufenden Kosten sozusagen raus soll, dann haben die Leute vielleicht irgendwie nicht mehr so einen Sinn im Leben oder so. Ne? Dann fehlt da vielleicht was. Also, ja, mit Kipppunkten, das ist halt auch eine andere Art, was auch immer. Mit Kipppunkten kommt die Tante halt auch um die Ecke, da merkt man halt spätestens, dass es halt nicht, also, dass, ja, nicht dass es halt Quatsch ist, was sie meint, weil die Kipppunkte sind halt keine Tatsache, sorry. Privateigentum und individueller Profit darf nicht zum Fetisch werden, dem wir unseren Planeten, unsere Lebensgrundlage opfern. Ja, Kommunisten wollen, dass wir keinen privaten Besitz haben, weil sonst geht unsere Lebensgrundlage ja. Es hilft auch nur so bedingt, weil Konsum muss doch trotzdem passieren. Wir sind nun mal Lebewesen, die immer wieder was Neues anstecken müssen, sozusagen. Das ist nie, da kommt man nicht raus. Also, ja, die Leute müssen doch nichts essen. Das werden die Experten festlegen, wie viel die essen müssen. Ja. Sonst opfern wir unsere Lebensgrundlage, wenn wir nicht hungern. Würmer, Algen. Wir alles, was man einfach züchten kann eben. Wir brauchen mehr soziales Unternehmertum, mehr Unternehmensethik, die superstaaten Kommunisten festlegen. Das rechnet sich nur leider nicht, ne? Mehr Verantwortung für das große Ganze, das wir ja kennen und deswegen die Leute in die Pflicht nehmen können. Dazu gehören auch neue wissenschaftliche Messinstrumente, die wir erfinden. Das herkömmliche Bruttoinlandsprodukt BIP ist als gesamtgesellschaftliches Wohlfahrtsmaß ungeeignet. Genau das, was der genau gesagt auf und aufgeschrieben hat, dass wir das demnächst auch so machen wollen. Eben andere Kriterien heranziehen, wie zum Beispiel die Frauenquote im Vorstand. Ich schlage ein neues Wirtschaftsmessinstrument vor, und zwar blaue Augen pro Nazis. Ja, genau. Mit einer Idealquote von 3. Nach dem Blick wäre es wertvoller, wenn wir dem Nachbarssohn beim Beispiel in die Fensterscheibe kaputt schießt, als wenn ich ihm bei den Mathehausaufgaben helfe. Das ist widersinnig. Ja, das ist ein schöner Strohmann, den du da aufgemacht hast. Das ist nämlich auch ein perfektes Beispiel dafür, warum euer kommunistischer Scheiß nicht funktioniert. Weil ihr das nämlich gar nicht wisst. Ihr könnt das gar nicht sagen, ob das wirklich besser wäre. Weil ihr wisst nicht, ob der Nachbarssohn von den Matheaufgaben irgendwas hinterher mal machen wird, ob das ihm irgendwas hilft. Das wisst ihr alles vorher nicht. Genauso wisst ihr auch nicht, ob dieses Geld, was man für das zerschossene Fenster braucht, nicht anderswo besser angelegt wäre und mehr bringen würde. Das könnt ihr oder ohne das Fenster jemand krank geworden wäre durch die Temperaturen. Das könnt ihr einfach nicht vorhersehen. Und das ist auch der Grund, warum diese Scheiße, die ihr euch einbildet, dass ihr das ja alles vorhersehen könnt und dass das alles logisch und schlüssig ist, und dass man einfach nur entscheiden muss und Macht braucht und dann ist auch alles fein. Nämlich ein fataler Irrtum, der uns alle ins Verderben führt. Deswegen benötigen wir ein neues Gesundheits-. Ich meine, man muss irgendeinen Maßstab nehmen. Und klar gibt es sehr viele Kritikpunkte am BIP, aber gerade das mit diesem, ja, der schießt das Fenster mit dem Ball. Mal ganz abgesehen davon, dass ich bei diesem Beispiel immer an irgendeinen alten Rentner denke, der sich darüber beschwert, dass Kinder auf der Straße spielen, ist das einfach, ja, ich meine, so ein Argument, wenn man so ein bisschen ökonomischen Sachverstand hat und vielleicht ein Semester irgendwas an der Uni studiert hat, was damit zu tun hat, benutzt man so ein Argument eigentlich nicht, außer man meint es böse. Ja. Das ist einfach so, noch so kaputt, ne? Blödsinn ist. Ein Kurs Investition, Finanzierung und dann checkst du, warum das einfach nicht mehr stimmt. Ja, ne? So wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt Konsumausgaben und Investitionsausgaben. Ne? Ja, und Versicherungen gibt es auch noch. Investitionsausgaben sind doch, wenn wir jede Menge Schulden aufnehmen, um irgendwelche Windräder zu bauen. Also hier, wenn das Kind Ja, der Punkt ist der, ich nehme jetzt einfach mal dieses Ding ad absurdum. Ja, das BIP steigt, wenn das Kind die Schaufenster zerbricht, weil das Kind geht jetzt jede Nacht durch die Straße und schießt alle Fenster kaputt, weil der Vater eine neue Firma gegründet hat, und zwar eine Glaserei. Ne? Weil so passiert das ja in der Realität. Ne? Da gibt es ja keine Gesetze für oder irgendwelche anderen Sachen, die auch wirtschaftliche Begründungen irgendwann mal hatten. Ne? Weil, ja, ne? Naja, man kann einfach denken. Ne? Ja, und Oscar Waldfan schreibt im Chat, Michael Esfeld nennt das epistemische Bescheidenheit. Ne? Die Idee, dass es keine Philosophenkönige gibt, das Wohl der gesamten Menschheit und jedes Einzelnen kennen können. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen, ich glaube, ich weiß besser als andere Leute irgendwas, und ich schreibe anderen Leuten vor, wie sie ihr Leben zu führen haben, weil ich es besser weiß. Jeder kann ja denken, dass er der schlauste Mensch der Welt ist. Jetzt, es geht darum, anderen den Willen aufzuzwingen. Das darf man. Ja, und das ist ja hier schon unser neues GEMA-Geld geworden, eigentlich, diese Idee. Also das haben wir ja jede Woche jetzt hier, ne? Weil ja, heißt die Gegenbewegung zur Aufklärung, ne? Ja. Descartes rotiert im Grab. Auf jeden Fall weiter schreibt sie hier, deswegen benötigen wir ein neues gesamtgesellschaftliches Wohlfahrtsmaß, das ökonomische, ökologische und soziale Komponenten gleichwertig ausweist, was diese Leute ja meinen, dass sie das könnten, aber halt nicht können. Es gibt eine Fülle von Vorschlägen zum alternativen Wohlfahrtsmaßen, etwa der vom Umweltbundesamt ausgewiesene nationale Wohlfahrtsindex. Wir sollten sie endlich nutzen, Ausrufezeichen. Und dann das Fazit am Ende, mein Berliner Gesprächspartner zeigt sich am Ende des Abends beeindruckt. Meiner Frau wird das ganz sicher gefallen, ja, das glaube ich sogar, sagt er nachdenklich. Die findet nämlich auch, dass ihr Beitrag zur Betreuung und Erziehung unserer Kinder nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Oh mein Gott. Interessiert frage ich zurück. Und? Finden Sie das auch? Er gesteht. Nach dem heutigen Abend werde ich jedenfalls darüber nachdenken. Aber nicht zu lange, antworte ich ihm lächelnd. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr. Ja. Dann stehen die Truppen vor der Tür und sagen, haben Sie nachgedacht? Ja. Kommen die Leute von der Meldestelle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und klopfen an die Tür. Ja, ich lerne auch daraus, dass es gut ist, wenn Kinder auf dem Stuhl sitzen und Mathe lernen und nicht draußen sind und Fußball spielen. Das tut denen nicht gut. Ja, was hier natürlich auch wieder durchschwingt, so Sachen, worüber die da geredet haben, was hier in dem Artikel gar nicht drinsteht, oder ich habe es überlesen, mit von wegen, ja, die Erziehung deiner eigenen Kinder sollte doch wohl von der Gemeinschaft bezahlt werden, oder nicht? Oder so ein Unsinn, ne? Also, Ja, da hat die Allgemeine natürlich auch einen Zugriff drauf, sozusagen, wenn sie es bezahlt hat. Klar, muss ja machen, was man will. Und ich meine, dieser Mann wird ja auch mit seiner ganzen Lebensleistung der hat ja das finanziert. Also ist ja nicht so, dass die Frau da überhaupt nichts von hat, oder wie? Die hat jahrelang keine Ausgaben gehabt, oder wie? Und das Essen ist ihr in den Mund geflogen, oder was? Ja, dafür musste der Typ nicht sein Arbeitsleben da opfern, oder wie? Ja, du musst dir das so vorstellen, wenn du Steuern zahlst, dann verschwindet das Geld im Nirgendwo und ist nie wieder gesehen. Wenn du Geld vom Staat bekommst, kommt das Geld ganz woanders her. Ja, wahrscheinlich. Oh ja, Energiewendebarometer, IAK, Unternehmensumfrage zur Umsetzung der Energiewende. Mhm. Jo, macht die IAK, Deutsche Industrie- und Handelskammer auf Bundesebene, öfters mal. Die haben halt verschiedene Umfragebögen, die weiterschicken. Und diesmal haben überproportional viele Unternehmen sich beteiligt, 3.500 Unternehmen. Und es antworten ja nie alle, die Fragebögen zugeschickt bekommen. Kriegen ja nur alle, die halt im Verband sind. Ne? Und das Problem an der ganzen Sache sind die Antworten. Also durch die Bank sind halt alle Antworten negativ. Entwicklung der Strompreise sind, also die, für 83% der Unternehmen sind die Strompreise gestiegen. Wen wundert's? So. Aber was, das hat dann natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf die Unternehmen, ja. Und mittlerweile gehen die Leute halt davon aus, dass es ein langfristiger systemischer Schock ist. Verzeihung, dass es kein kurzfristiger systemischer Schock ist, sondern ein langfristiger Trend auf dem Energiemarkt, zumindest sektoral beschränkt auf Deutschland. Ja. Ne? Also hat nichts zu tun mit. Die Kriterien auch geändert werden, ne? Nachdem man arbeitet. Ja, hat im Endeffekt nichts zu tun mit Russland und so. Hat was damit zu tun, wie die Politik gemacht wird, wie die Netze gebaut werden, wie der Energiemix geplant wird. Also, ja, Regierungshandeln. Wie beurteilen Sie insgesamt die Auswirkungen der Energiewende auf die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens? Also, ist es nicht sehr lang? Ich weiß jetzt nicht, wenn du möchtest, kannst du einmal ein bisschen durchscrollen. Einfach nur mal kurz die verschiedenen Schaubilder einmal angucken, weil die Lage ist ja generell so, wie sie aus der Industrie hört man ja, alle beschweren sich, alle schreiben Brandbriefe, aber unser lustiger Cum-Ex-Kanzler, ja, noch ist er nicht Ex-Kanzler, jetzt ist er nur der Cum-Ex-Kanzler, der hat ja gesagt, oh, ist doch alles wunderbar, passiert doch gar nichts. Ja, Entwicklung der Strompreise für Unternehmen, 83%, für 83% sind sie gestiegen. Für 4% der Unternehmen sind die Strompreise gesunken. Ja, herzlichen Glückwunsch, Chapeau. Ne, verratet doch mal euren Trick. Habt ihr einfach Leute entlassen oder habt ihr deindustrialisiert? Vielleicht ist ja Degrowth der Weg. Ja, und weiter geht's dann in die nächste Grafik, die ist dann schon sehr, sehr, sehr, sehr gut, der Barometerwert, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ne, da sieht man, dieses ist ein extremes Reißerjahr mit einem 27-Indexwert, aber das ist nicht so interessant. Wie beurteilen Sie insgesamt die Auswirkungen der Energiewende auf die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens? Sehr positiv, Industrie 3%, Bau 7%, Handel 2%, Dienstleistungen 6%. Da auch mal wieder die Frage, hättet ihr mal bitte ein paar Best-Practice-Beispiele, was positiv euer Unternehmen daran verändert? Aber gut, das sind ja ehrliche Antworten, aber man sieht, negativ und sehr negativ, ja, Industrie über 50%, Bau knappe 50%, Handel über 50%, Dienstleistungen, ja, immerhin noch jedes dritte Unternehmen. Ja, es wird ja auch in Deutschland nur die Kohle eingesammelt und ja, sozusagen die versprochene Rückgabe nicht geleistet, ne? Sollte eigentlich auch ein bisschen was gerade bei Dienstleistungen zurückgehen, dass der dann auch vielleicht den Umsatz insgesamt wieder erhöht hätte und so weiter. Ja, und gerade im Dienstleistungssektor ist es ja auch so, dass sehr viel von der Wertschöpfung gar nicht im Inland erfolgt. Das darf nicht vergessen werden. Mhm. Jetzt würde ich ganz gerne mal bis zur Seite 8 springen. So, weil da kommen ein paar technische Sachen. So. Verlässlichkeit der Energiepolitik fehlt natürlich. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, dass halt davon ausgegangen wird, dass Seite 8 meinte ich, Verzeihung, Verlagerung. Es wird davon ausgegangen, es ist ein langfristiges Problem, es ist kein kurzfristiges Problem, es bleibt. Was sind die größten Hindernisse bei den Transformationsbemühungen für mehr Klimaschutz? Fehlende Planbarkeit, klar, weil dauernd was verändert wird, zu viel Bürokratie, brauchen wir in Deutschland nicht drüber reden, langsame Genehmigungen, Bürokratie, hohe Energiepreise, ja. Ja, ne, Wärmepumpen und sowas sind energieintensiver, also stromintensiver als andere Hitzesysteme. Gut, Fachkräftemangel und Finanzierung, Fachkräftemangel stabil, Finanzierung, ja, der Wert wird noch ein bisschen ansteigen. Aber besonders bemerkenswert fand ich die Verlagerung von Kapazitäten ins Ausland, wo von Industrieunternehmen, allen Industrieunternehmen, ein Drittel aller Industrieunternehmen bereits laufende Maßnahmen oder bereits realisierte Maßnahmen oder geplante Maßnahmen haben, es ins Ausland zu verlagern. Und von den großen Industrieunternehmen ab 500 Mitarbeiter haben wir 43%, die ins Ausland verlagern werden. Und das sind einfach Zahlen, die einfach nicht mehr lustig sind. Ja, wir reden hier von 5% auf 40% gestiegen. Ja, so. Das innerhalb von einem Jahr ist schon lustig, lustig, lustig. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der hohen Preise für Energie auf Investitionen? Ein Viertel aller Unternehmen sagen, Energiepreise haben keine Auswirkung auf unsere Investitionen. Da sind wieder die Dienstleistungsunternehmen dabei. Sieht man direkt bei der Industrie, haben wir nur 15% der Unternehmen, die sagen, wir haben kein Problem, und Industrie mit Stromkosten über 14% vom Umsatz, von Betriebskosten, nur 5,4%. Also im Endeffekt, Energie ist das große Thema. Fachkräftemangel, ja. Absatz, ja, okay. Gibt viele Probleme, aber das Hauptproblem ist die Energie in Deutschland. Nichts anderes. Und es ist ein rein hausgemachtes politisches Problem. Ja. Ich denke mal, ich erzähle euch ja alle nichts Neues, aber... CO2-Steuer muss weg. Vor allem mal. Ja, das ist der Punkt. Die CO2-Steuer und die ganzen Investitionen, die Förderanreize, die vom Staat gesetzt sind, die gehen einfach in die falsche Richtung. Und sie verändern sich dauernd. Ja. Ne, deswegen fehlende Planbarkeit. Gut, letztes Jahr waren die Leute noch besonders unsicher. Letztes Jahr waren die Leute noch verunsichert. Dieses Jahr wissen sie, was kommt, und sind noch verunsicherter. Ja, es ist schon wirklich schlimm. Ja, und ab einfach, ne? Ja, aber es passt ja dazu, wenn du auf der einen Seite jemanden hast, der sagt, wir brauchen Degrowth, und auf der anderen Seite hast du sowas, es passt ja irgendwie zusammen. Das ist Degrowth, ne? Ihr lebt euer grünes Wunder. Ne? Ich meine, ich will das nicht alles nur den Grünen anlasten, die sind natürlich da das Sturmgeschütz, was das angeht, aber ist schon wunderbar, ne? Und ich meine, das funktioniert ja auch alles so super mit der Energiewende, gibt es ja nur Erfolgsmeldungen. Hier gehen wir mal auf die internationale Ebene bei der Energiewende. Ja. Offshore-Fiasko. Können die Ausbauziele der Windkraft noch eingehalten werden? Nein. Steigen Kosten und Abschreibungen in Milliardenhöhe, Umsetzung von Offshore-Projekten auf der Kippe. Nur kurz zusammengefasst, in Amerika kippen die Projekte gerade alle um und werden nicht weitergebaut. In Norwegen, Dänemark gibt es mehrere Offshore-Energieprojekte, die eingestampft wurden. Und insbesondere in Europa sieht es so aus. Vor dem Hintergrund glaubt in der Windbranche niemand mehr, dass die europäischen Ausbauziele erreicht werden können. Bis 2030 wollen die EU-Länder eigentlich Anlagen mit einer Leistung von 60 Gigawatt installieren. Allerdings ist das nicht mehr möglich. Viele Turbinenhersteller haben begonnen, ihre Preise zu erhöhen. Die Kosten für europäische Windparks werden in die Höhe getrieben. Jährlich werden Offshore-Windturbinen mit einer Leistung von 7 Gigawatt produziert. Allerdings, um geplante Nachfrage liegt aber bei 20 Gigawatt. Also 20 Gigawatt müssten weltweit produziert werden, um unsere ambitionierten Ziele in Amerika und Europa zu erreichen. Es werden 7 produziert. So. Zusätzlich werden die Produktionskapazitäten in Europa runtergefahren, siehe Siemens Gamesa. Ne, das Milliardendebakel von Siemens Gamesa ist nur ein Beispiel. Kleine Erinnerung, alles wird teuer, elektrische Probleme, Anlagen, die installiert wurden, haben Probleme und müssen erneuert werden, und teilweise Rückbaukosten bei selbstbetriebenen Windparks. Die ganze Thematik, wie werden Offshore-Windparks eigentlich zurückgebaut, ist übrigens nochmal ein ganz offenes Thema, weil es da kaum Erfahrungswerte gibt. Ja, generell ist es bei der Windkraft ähnlich wie mit der Solarenergie. Es funktioniert einfach nicht so, wie es dauernd propagiert wird. Es wird bei der Onshore-Windenergie, darüber habe ich ja schon gesprochen, die Sachen werden versteigert und die Leute ersteigern die ersteigern die Rechte gar nicht mehr produzieren zu dürfen, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt, Onshore in Deutschland Wind zu produzieren, außer in ganz wenigen Regionen. Ich glaube, bei der letzten Ausschreibung haben die ein Drittel bekommen. Ein Drittel von allem, was neu gebaut werden sollte, da hat ein Unternehmen ein Interesse daran, es zu machen. Und da in dem Kontext wird immer gesagt, aber die Offshore-Windenergie, die ist doch so profitabel und so gut und so weiter. Da gibt es natürlich Probleme, dass die Leitungen auch noch gebaut werden müssen. Das generelle Netzeinspeiseproblem, da komme ich gleich nochmal zu. Aber Offshore-Windparks sind nicht die Lösung. Da gibt es genauso viele Probleme wie bei Onshore-Windparks. Und Ja, wie gesagt, irgendwann müssen die Dinge auch zurückgebaut werden und das wird dann wirklich lustig, wie die das machen wollen. Ich sehe schon die Schildkröten mit den Windrädern in der Nase. Dann werden die genauso verboten wie die Strohhalme. RWE reißt Windräder ab. Huch, habe ich das eingereicht? Ja, nee, das habe ich eingereicht. Und zwar machen die das in Lützerath wohl oder daneben, weil sie ihren Tagebau weiter ausweiten wollen, dürfen, können, ne? Machen sie auf jeden Fall. Ja, aber der Bagger ist halt auch einfach geil. Guckt ihn euch an. Ich meine, es ist so eine unglaubliche Monstrosität. Alter. Reißt den Boden auf und entreißt Mutter Erde ihre Ressourcen. Einfach ja, du geil. Kannst es aus dem Weltall sehen, das Ding. Ne? Ja, ich mag diese Bagger einfach. Ja, schöne Technik. Haben sie was für sich. Stimmt schon. Die größte Anlage der Welt oder die größte Maschine der Welt oder sowas, glaube ich. Ne? Der jetzt, weiß ich nicht, ob der es ist, aber so ein Braunkohlebagger auf jeden Fall. Oh. Die LKWs sind ja auch so riesig, die da mal rumfahren. Ja, die reißen auf jeden Fall ein paar Windräder ab da und ein paar Fahrradwege oder so. Energieschützer sind empört, aber ne, Energieschützer, Umweltschützer sind empört. Aber ja, sind halt eben auch. Stand ja, auch ja das habe ich auch nur bei meinem täglichen, das wurde mir in die Timeline gespielt auf Twitter, so, oh, Germany, ja. Blablabla, aus dem englischsprachigen Raum hätte ich erstmal geguckt, worum geht's überhaupt. Da haben natürlich die besonders schlauen Fact-Checker haben gesagt so, ja, aber die Anlagen wurden ja stillgelegt, bevor sie abgerissen wurden und so. Und dann eben auf den Wand wovon man denkt, dass diese Windparks, ja, die da stehen, schon länger nicht mehr in Benutzung sind und generell geplant war, die abzureißen. Nee, die wurden stillgelegt, weil sie wegen der Braunkohle und nur deswegen wurden sie abgerissen. Also so gesehen. Lustiger Nebenfact, bevor diese Windkraftanlagen gebaut wurden, war eigentlich schon klar, dass sie wieder abgerissen werden müssen vor Ende der Abschreibungsdauer oder zumindest vor Ende der wirtschaftlich rechnerisch relevanten Benutzungsdauer. Naja, vielleicht haben sie doch funktioniert, das ist ja eine flache Gegend, da ist vielleicht ein bisschen. Also der Witz ist total gerechtfertigt, weil jetzt werden die Windräder abgerissen, um Kohle abzubauen und sie hätten gar nicht abgerissen werden müssen, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie gebaut wurden, war schon klar, dass naja. Infrastructure struggles to keep up with green energy boom. Ja, das Problem, was wir hier in Deutschland haben, dass der Atomstrom die Netze verstopft. Oh, Grid Overload. Erinnert. Ja. Tatsächlich ist es ja so, wenn wir sehr starke Zeiten haben, wo sehr stark Wind und Sonne gleichzeitig ist, dass dann ja sowohl Wind als Solarstrom das Netz verstopft und runtergedrosselt werden muss. Und nicht im vollen Umfang genutzt werden kann. Da wird ja gesagt, Überkapazität ist geil, da können wir unsere Batterien mit aufladen, das können wir in Wasserstoff umwandeln, nur das passiert ja noch nicht. Deswegen haben wir bis jetzt halt das Problem, dass wir die Überkapazitäten haben und deswegen, ja, 11% durchschnittlich werden die Kapazitäten benutzt im Wind und Solar in Deutschland, deutsche Werte, die noch besser sind als Durchschnittswerte weltweit. Deswegen braucht man Überkapazität, wenn man sagen will, wir wollen 100% Ökostrom haben. Dass dann nebenbei die Kohle- und Gaskraftwerke trotzdem noch laufen müssen zu der 100% Ökostrom-Sache, weil die Grundlastfähigkeit gegeben werden muss, falls kurzfristig irgendwas ausfällt. Anderes Thema, aber genau diese Probleme, die wir in Deutschland haben, die treten jetzt überall auf der ganzen Welt auf. In Korea, in Amerika, in Südamerika, also überall auf der ganzen Welt, wo halt ganz viel Investitionen in Solar- und Windenergienetze gemacht werden, weil die Netze von den anderen Ländern teilweise noch einen schlechteren Zustand haben als in Deutschland, was man kaum glauben kann, aber ist ja so. Und die wundern sich alle. Die wundern sich alle. Wie kann das sein, dass wir auf einmal Netzprobleme haben? Wie kann das sein, dass wir die ganze Zeit Redispatch-Sachen machen müssen? Kann das sein, dass die Stromleitungen, die seit 50 Jahren in Benutzung dastehen, auf einmal durchbrennen und die gleichen Probleme, die wir alle hier in Deutschland haben, die hat jetzt die ganze Welt und das gibt einem doch so ein schönes Bauchgefühl, so am deutschen Wesen und so, ne? Ja, also die Energiewende wirkt weltweit. Der Elektriker hätte es Ihnen sagen können. Tja, also Als Deutscher diesen Artikel zu lesen, da denkt man sich, ja, es ist doch alles nicht neu. Ja, für andere Länder ist es neu. Für andere Länder, die kennen das noch nicht. Aber die werden sich alle freuen. Ja, und der Punkt ist halt auch der, eine Sache, die im Ausland noch viel krasser passierte als in Deutschland, obwohl das in Deutschland schon lächerlich ist, ist halt das Problem, dass man einfach die ganzen Kraftwerkskapazitäten hinstellt, aber gar nicht die Leitung hat, wenn die Kraftwerke auf Volllast laufen, diesen Strom überhaupt transportieren zu können. Also es werden erst die Windparks hergestellt, weil da die Förderungen fließen, auch im Ausland. Und also jetzt zum Glück nicht mal deutsches Steuergeld, obwohl teilweise wahrscheinlich so auch über... aber ja, die Netze packen die Kraftwerkskapazität nicht. Also man hätte am deutschen Beispiel lernen können, aber es wird ja, da ja immer gesagt wird, in Deutschland läuft es alles so super und wir haben diese Probleme ja gar nicht, ist es klar, dass die im Ausland das auch nicht mitbekommen. Ja, viele kleine Einspeisepunkte sind eben was anderes als mehrere oder wenige große so. Ja, und da das ist wirklich mal eine Sache, wo man wirklich sagen könnte, da könnte die Welt tatsächlich was von Deutschland lernen, aus unseren Fehlern, aber die gestehen ja, die Fehler ja nicht ein und deswegen... Eigentlich war es ja klar, dass man... Polen ist da übrigens anders, wie diese Nachricht zeigt. Die Polen, die hätten auch einfach sagen können, Mauern, wir wissen nicht, was los ist, und die sagen einfach eiskalt, oh ja, wir haben so Züge und ja, da, wir haben halt ein System in den Zügen, wo man über frei verfügbare Funkfrequenzen einfach die Notbremse aktivieren kann, in allen polnischen Zügen. Ja, das ist so, da stehen wir zu. Nein, wir ändern auch nichts daran, wir ändern frühestens 2025 was. So ist es in Polen. Finde ich einfach nur eine sehr interessante Sache, wo man sich mal im Hinterkopf halten muss, wie fragil unsere Infrastruktur teilweise ist. Ja, weil man könnte das gesamte polnische Bahnsystem lahmlegen, einfach nur mit ein paar Amateurfunkgeräten. Es ist ja an sich eine kritische Infrastruktur, sollte besser geschützt sein, ist sie aber nicht. Können froh sein, dass nicht mehr passiert. Ja, Notbremsen, ne? Viel, viel, viel. Warum haben sie das denn überhaupt eingeführt, dass der Regierungschef im Notfall alles anhalten kann oder was? Das ist auch richtig. Gut, das hatte schon irgendeine technische Relevanz immer irgendwann. Ja gut, aber ein Hack gibt es immer. Es gibt für jedes System gibt es immer eine Notfalllösung, wie du es ausschalten kannst. Also für egal welches Protokoll, ob es eine Programmiersprache ist oder ein technisches Gerät, ob ein Zug oder ein Smart TV, was es auch immer, es gibt immer sowas. Es gibt aber immer ein Hack. Was anderes, wenn man eine Sicherheitslayer hat oder wenn man es einfach total offen lässt. Weil wie gesagt, jeder mit einem Amateurfunkgerät kann einfach. Sprichst du in ein Funkgerät, sprichst du so rein, stopp, und dann bleiben sie alle stehen. Außer die Weltraumwaffen natürlich, die kann man nicht stoppen. Uns kann keiner stoppen. Aber das erinnert mich wieder an diesen Janosch-Comic von dem Typen, der immer die Notbremse gezogen hat, weil er aussteigen wollte, und irgendwann haben die dann einen Bahnhof da gebaut. Wie im echten Leben. Ja, genau. Oh ja, Afrika. Der wird bestimmt dann auch Social Justice Warrior, dieser Janosch. Afrika, Afrika. Hier haben wir das Afro-Barometer, das ist vom Januar 2023, aber ich wollte das jetzt einfach mal nur so nehmen allgemein. Ich meine, immer mehr Staaten in Afrika haben jetzt gerade eine Putschwelle. Ne, das ist wie in den 80er Jahren in Afrika gerade ein Land nach dem anderen fällt. Das letzte war jetzt Gabon. Und Gabon ist ja im Gegensatz zu den anderen Ländern, die vor kurzem geputscht haben, gar nicht mal so stark von Europa dominiert, qua Währung und qua anderen Gründen. Aber generell gibt es in Afrika ein riesiges Demokratiedefizit. Ich will einfach nur auf eine Seite gehen, einmal auf Seite 18, also das ist das Afro-Barometer, das sind repräsentative Befragungen, wie es um die Demokratie in Afrika steht, auch von afrikanischen Organisationen durchgeführt. So, do elections enable voters to remove non-performing leaders? Und hier sehen wir grün Zustimmung, rot Ablehnung, bester Wert ist Gambia mit 85%. Wo die Einwohner sagen, ja, Wahlen verändern tatsächlich was an der politischen Situation im Land. Und auf dem anderen Ende des Spektrums haben wir welches Land? Ah, Gabon. Gabon. 14% der Leute in Gabon glauben daran, dass Wahlen etwas politisch verändern können im Land. So, also, und 85% glauben nicht mehr daran, dass Wahlen etwas verändern im Land. Wenn du eine Militärregierung hast, ne? Wenn man solche Werte hat, braucht man sich über einen Putsch nicht zu wundern. Ja, und welche Länder seht ihr hier noch? Ne, Mali, Nigeria, ne, Côte d'Ivoire, Kamerun hat noch was vor sich, habe ich ja schon mal angekündigt. Ich warte immer noch drauf, dass es in Kamerun explodiert. Hätte schon vor Monaten explodieren sollen, aber jetzt kamen halt die ganzen anderen Sachen dabei. Und ja, also Afrika hat generell ein Demokratiedefizit, dass die Leute auch gar nicht mehr an Demokratie da wirklich glauben. Ja, man kann sich hier fast jede Grafik angucken, die hier drin ist, wo man wirklich sagen kann, es ist überall rückschrittig. Ne? Und wir hatten einen Trend vom Jahr 1990 bis 2010, dass die Leute mehr Vertrauen in die Institutionen hatten, mehr Vertrauen in die Regierung, mehr Vertrauen in die Wahlen, gesagt haben, ich vertraue einer repräsentativen Demokratie mehr als einer Militärregierung oder einer Regierung durch einen Einparteienstaat. Ja, das Ding ist so, halt auch das dadurch. Das hat sich jetzt wieder ins Gegenteil verkehrt, dass halt seit 1990 bis 2010 haben die Leute immer mehr Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gehabt, aber seit 2010 ist der Trend wieder rückläufig. Ja, und so, und deswegen werden wir noch mehr Putsche in Afrika erleben. Das wundert mich überhaupt nicht. Das ist zum Teil auch ein Fallout einfach von Corona, weil Corona, also eine Infektionskrankheit, unterstützt innerhalb jeglicher Bevölkerung, ruft eine Infektionskrankheit, die dominant ist und die in aller Munde ist, autoritäre, von unten nach oben geforderte Maßnahmen innerhalb der Bevölkerung aus. Also Autoritarismus hat einen mega starken Boost durch Corona bekommen. Also in allen Ländern der Erde. Also. Ja, gerade aber, also aus der Studie hier geht hervor, dass gerade Corona die regierungskritische Masse dann doch noch ein bisschen, weil nach dem Motto, weil die ganzen Sachen nicht umgesetzt wurden, weil so viel Korruption dadurch entstanden ist und dass es halt die Demokratiefestigkeit noch stärker gefestigt hat, nicht allein wegen der Pandemie, sondern einfach, weil die Regierung in den Augen der Bevölkerung inkompetent damit umgegangen ist. Aber gut, ich meine, das kann man hier ja auch behaupten. Ja, hundreds of thousands trafficked to work as online scammers in Southeast Asia, says UN Report. Also, hunderttausende illegale Immigranten in verschiedenen Ländern werden ausgebeutet, um halt in Online-Scams zu arbeiten. So, das hat, gut, wir kennen die asiatischen Botnetze und die ganzen Sachen, das kennen wir. Ja, aber der perverse Hintergrund der ganzen Sache ist, dass halt da es ganze mafiöse Strukturen gibt, die halt illegale Immigranten in Ländern ausnutzen, wo gesagt wird, okay, du hast ja keine Arbeitserlaubnis, ich gebe dir jetzt Arbeit. Bis hin zu, dass es können ja nicht nur Leute, die keine universitäre Schulbildung genossen haben, werden ja nicht nur gebraucht, sondern es werden auch Informatiker benötigt, Ingenieure und sowas. Und da hat es tatsächlich Situationen gegeben, wo Leute erpresst wurden, wo Leute gekidnappt wurden, wo sehr viele sehr unangenehme Sachen passiert sind in diesem Zusammenhang. Und ich finde das einfach nur eine krasse Dimension. Ich meine, wir kennen ja alle vielleicht die Bilder aus China, wo du irgendwelche Leute hast, die haben 100 Handys da stehen und dann klicken die da dauernd drauf. Gut, ich meine, das ist China, aber wir reden hier über teilweise sklavenähnliche Zustände, wo die Leute halt angekettet werden und vorm Computer sitzen und da programmieren müssen und sowas. Aber was heißt programmieren? Ne? Also Moment, ich muss mir die Beispiele nochmal hier aufmachen, weil es geht halt von irgendwelchen Social-Media-Werbekampagnen, wo für Klicks bezahlt wird, bis hin zu, dass die Leute auf irgendwelchen Dating-Apps halt mit den Leuten einen Austausch haben, der realistischer ist als irgendwelche Chatbots. Ja, und ich fand das einfach nur krass, dass es da so eine große Industrie gibt, war mir schon klar, aber dass halt die ganzen illegalen Immigranten dazu für ausgenutzt werden, ist eine Sache, okay, die stehen dem grauen Arbeitsmarkt da ja zur Verfügung, Aber wie gesagt, die Leute werden gekidnappt, die Leute werden erpresst. Ja, und nicht nur, ja, der Bruder von irgendjemandem ist in dem Land und ist illegaler Immigrant und der Bruder von dem, der ist Informatiker und dann werden die Leute erpresst. Nein, es werden sogar Leute entführt. Und ja, Myanmar, Thailand und Philippinen und Kambodscha sind die Hauptgebiete, wo das passiert. Ja, moderne Sklaverei für Internet-Clickbait. Ich sage nur eins, installiert euch Adblock. Ne? Oder uBlock Origin, uMatrix, solche Sachen. Ja, Dollar Usage in Global Payment in July rises to record, Swift says. Ja, das internationale Interbanken-Kommunikationssystem Swift, ja, wo halt die begleitenden Überweisungssachen im FX-Verkehr getätigt werden, ist ja das größte Zahlungsverkehrssystem weltweit. Ja, ein paar Länder sind davon abgekoppelt, wie der Iran und Russland. Allerdings ist es ein gutes Barometer, um den Welthandel zu messen. Und drei wichtige Sachen. Nummer eins, der US-Dollar ist immer noch die meistgehandelte Währung im internationalen Handel. Wundert einen auch nicht. Trotz Ankündigungen BRICS-Handelswährung, goldgedeckte Währung, das kommt ja sowieso erst alles nächstes Jahr. Kann deswegen gar nicht wichtig sein. Sachen wie Russland umgeht Sanktionen sind sowieso im SWIFT gar nicht drin, weil die außerhalb von SWIFT stattfinden. Wenn Russland und Iran in Gold handeln oder in Yuan, kommt das hier nicht vor. Aber interessant ist, dass der Yuan, also der Yuan, die chinesische Währung, sich wieder bis auf 3% des internationalen SWIFT-Verkehrs hochgemausert hat. Das heißt, war schon mal auf der Ebene, aber der Trend war rückläufig und ist jetzt wieder am Zunehmen. Und die zweite Sache, die ich besonders interessant finde, wenn du einmal ganz kurz runterscrollen willst, auf 40%. Nur ein bisschen runterscrollen. Eine Grafik sagt alles aus. Ne, der Euro ist ja auch eine Welthandelswährung. Weltweit werden ja auch internationale Verträge mit dem Euro abgeschlossen. Ja. Der Trend ist relativ eindeutig. Wir sind jetzt noch auf 23% ungefähr des weltweiten Handels. Die zweitmeist gehandelte Währung weltweit nach dem US-Dollar. Aber nicht mehr lange, weil der Trend gerade in den letzten Quartalen extrem abgefallen ist. Also alle, die Grafik sehen, nö, so sieht eine gesunde Grafik aus. Mhm. Ja. Also, der Euro spielt international immer weniger eine Rolle. Hat unter anderem natürlich auch was damit zu tun, dass wir sagen, wir wollen weniger Sachen importieren und mehr selber herstellen. Hat aber natürlich auch was mit der Deindustrialisierung zu tun. Ja. Wenn die alle in den USA investieren, dann müssen sie wohl auch Dollar benutzen. Ne? Ja. Ich meine, eine Anmerkung vielleicht dazu, es ist ja bei Finanzsachen häufig so, dass da irgendwelche Rekordzahlen erreicht werden oder so, was natürlich daran liegt, dass immer mehr Geld gedruckt wird und dann auf dem Markt ist sozusagen. Also deswegen würde ich solche Sachen nicht überbewerten. Ne? Ja, ja gut, ich meine, generell hast du recht, hier geht es aber um relative Zahlen zueinander. Deswegen habe ich auch gesagt, ja, Russland genau, und die Sanktionen sind da nicht mit drin, sonst sehen die Zahlen nochmal ein bisschen anders aus. Jo. Aber, ja. Ja, hier schreibt die Finanzmarktwelt über die Sonderschulden des Staates. Und zwar kennt ja sicher jeder mittlerweile die 100 Milliarden, die für die Bundeswehr zurückgelegt wurden. Und solche Pöstchen gibt es da noch mehrere. 200 Milliarden für Klimawende oder so, Klimakrisen, Energiewende, Dingens arbeiten zum Beispiel. So dass man insgesamt, sagt der Rechnungshof, auf rund 870 Milliarden Euro kommt, die Sonderschulden ausgewiesen sind. Wir nennen das extra Sonderschulden und nicht Vermögen, was ja wohl auch richtig ist. Ja, und 870 Milliarden ist schon eine ganz andere Hausnummer als 100 Milliarden. Aber so jubelt man da eben einen nach dem anderen den Leuten unter und verkauft das dann als Vermögen. Ne? Ja, das ist schon ziemlich viel. Und wie gesagt, der Rechnungshof rügt das sehr stark. Ja, natürlich zu Recht. Ne? Ja, vielleicht hat es auch was mit der Bürokratie in Deutschland zu tun, die sehr kleinteilig ist. Sie hat einen Landwirt Ärger mit seinem Verkaufsschrank. Und zwar hat er wohl auf einem Gelände, das jetzt nicht dem sein, wo sein Hof ist, entspricht, sondern woanders eben im Ort oder so, an der Stelle, so einen Schrank hingestellt. Ja. Und weil das jetzt dadurch, dass er dann eben nicht auf das hier im Hofen hat, natürlich eine Filiale ist, braucht er dafür eine Baugenehmigung. Ja. Und die hat er nicht gehabt. Und dementsprechend muss er das jetzt auch erstmal einstellen. Und ja, wie groß der Ärger sein wird, den er kriegt, das ist noch fraglich. Aber es ist so eine Bürokratieposte. Ne? Das müssen jetzt erstmal regeln und überlegen, wie sie es regeln und dann womöglich ein Gesetz dazu schreiben oder so. Ja, Bürokratie quadriert und das ist eben irgendwie nicht der Sinn der Sache von Bürokratie. Ne? Also, ja, die Leute können jetzt ihre Milch nicht mehr da rausholen und so weiter. Das ganze Negative. Drumherum. Hidden Planet. In the Culpa Belt. Culpa Belt? Wie heißt das? Culpa, ja. Ja, da sind wir wieder bei Planet X. Ne, vor vielen Jahren noch eine Verschwörungstheorie. Jetzt Nibiru, Anunnaki oder wie war das noch? Jetzt nicht mehr eine Verschwörungstheorie, sondern eine wissenschaftliche Theorie, was ja ein absoluter Unterschied ist. Ne? Theorie ist nicht gleich Theorie. Und ja, die sogenannten TNOs, die Trans-Neptunian Objects, ne, weil Pluto ist ja kein Planet mehr, deswegen nehmen wir jetzt den Neptun als Standard. Und ja, der Kuiper-Gürtel ist ja der Asteroidengürtel, der, ich weiß jetzt nicht, ob er noch zu unserem Sonnensystem zählt oder außerhalb von unserem Sonnensystem ist, der halt um uns herum fliegt. Und man hat ja in der Vergangenheit schon verschiedene Anomalien festgestellt, bei wie die Umlaufbahnen der Planeten zueinander sind, dass es da rein mathematisch nicht so ganz passt. Und dass es sehr gut passen würde, wenn man noch einen Exoplaneten hätte, der ungefähr da in der Gegend um den Asteroidengürtel, wenn da noch ein Planet wäre, der auch an unsere Sonne gebunden ist, da ist es ja wichtig, sonst ist es kein Planet in unserem Sonnensystem, dann wird das alles erklären. Und so gibt es in den letzten Jahren immer mehr Hinweise auf diesen Planeten. Und jetzt haben einige japanische Astrophysiker noch ein paar neue Erkenntnisse dazu gemacht. Und im Endeffekt ist es so, in der Wissenschaft ist mittlerweile nicht mehr umstritten, dass es diesen Planeten gibt. Es ist jetzt umstritten, ist es ein Planet oder ist es sowas wie eine Agglomeration von ganz vielen verschiedenen Asteroiden, sag ich jetzt mal. Also ganz viele Asteroiden, die ganz nah aneinander fliegen, die auch um sich selber kreisen, aber nicht ein Planet sind, sondern, ne? Das ist noch eine Möglichkeit. Es wird halt interessant zu wissen, zu sein, es wird interessant sein zu wissen, was da tatsächlich sich herausstellt. Oder, was ja immer noch möglich ist, vielleicht gibt es den Planeten X ja doch nicht und es gibt nochmal eine ganz andere Erklärung dafür. Das werden wir sehen und an sich eine sehr interessante Meldung, weil, wie gesagt, es gab mehrere theoretische Hinweise darauf und jetzt gibt es halt Hinweise, die nicht nur rein mathematischen Ursprung haben, sondern auch durch radiologische Beobachtungen durch Teleskope und sowas gedeckt sind. Ja, aber ich habe mal irgendwo gehört, dass die auch dann teilweise Sachen vermuten und dann irgendwie Sonden hinschicken und dann feststellen, dass es dann doch was anderes war oder so. Also es ist immer nicht so ganz so einfach und eben wissen auch nicht immer von vornherein, ob das so stimmt, was sie da ungefähr so prognostizieren. Kann sich natürlich gebessert haben mit den Jahren, das ist jetzt nicht so ganz neu. Aber ja, hier ist auch ein Exoplanet ja, gemessen worden wohl oder eben außerhalb Dings und vermessen worden. Und der wird jetzt eingeschätzt als dichter als die Theorie erlaubt. Ich weiß nicht gar nicht genau, ob es jetzt um denselben geht oder ob das wieder was anderes sein soll hier. Das hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall könnte das natürlich sein, dass der da vielleicht auch hinter diesem Nebel hängt oder so, wenn das ein Nebel ist von Asteroiden, wie du meintest, und da vielleicht diese Anomalien auslöst. Oder eben dann hier als Planet nochmal sichtbar wird oder so. Ja, und der, wie gesagt, soll eben sehr dicht sein, dichter als Stahl. Und da gibt es einen langen Artikel drüber, könnt ihr euch gerne durchlesen. Mir war es ein ganz ein bisschen zu viel. Ehrlich gesagt. Der ist, vielleicht ist er ja hohl. Ja? Warum ist er dann schwer? Obwohl, nee, dann müsste er ja weniger dicht sein. Muss eigentlich leicht sein, ne? Vielleicht haben die Himmel auf Erden. Den Himmel auf Erden haben die schon. Ja, wie wenn er sehr schwer ist oder eben ja, sehr dicht ist, dann kann er ja eben auch eher so eine Anomalie in der Dings auslösen, in der Schwerkraft, in der Gravitation. Und dann sieht man ja vielleicht auch eben dadurch erst, ne? So, dass er wohl bei diesem Planet X. Ach ja, der Weltraum ist schon faszinierend. Ja, irgendwie schon. Aber eben auch groß und weit und alles. An dieser Stelle gebe ich nochmal eine Buch- als auch Serienempfehlung zum Weltraum, und zwar The Expanse. Sowohl die Serie ist sehr interessant zu gucken, als auch die Bücher sind sehr interessant zu lesen. Mhm. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was hier schadet. Der ist Knicklicht. Miete pro Kopf. Geht in den Wald. Und auf safespace.net. Und nieder mit dem Kulturmarxismus. Jo. Gab es noch irgendwas Besonderes die Woche? Ja, Mama Magazin hat viel zu wenig Abonnenten. Ihr müsst Mama Magazin abonnieren. Das war. Ich kriege meine Webseite gar nicht mehr an den Start, ey. Das ist ein Scheiß. Muss mich irgendwie mal mit beschäftigen. Ach ja. Datenbanken und so. Ja, Punkt 18 Uhr fangen wir an. Punkt 21 Uhr hören wir auf. Was ist denn los mit uns? Ne? Ja, ein Konzept heute? Timing. Ja. Ist nicht so. Ach ja, an der Stelle, weil der Abel auch da ist. Ja. Weltraumaffen.com kann wieder aufgerufen werden. Ist zwar noch nicht ganz fertig, aber ich will Abels Bemühungen jetzt mal hier wertschätzen. Vielen, vielen Dank. Ja, und gamergeldblog.de kann man auch mal erwähnen, ne? Ja, gamergeldblog.de sowieso. Lieben Gruß an Mars. Das ist eigentlich die Homebase oder so. Der Mars genießt gerade die Wasser des Marses am Strand. Ja, der Glück, dass er noch ein paar Tage Sonne kriegt. Mhm. Ja, so hast du ihm gegönnt. Ja, ja. Kulturmarxismus.